Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Läuft auch Audio-Stream, Jaroslav? Wunderbar. Dann erstmal einen wunderschönen guten Morgen an alle. Und ein frohes neues Jahr noch. Herzlich. Der Olli hat heute übrigens Geburtstag. Jaroslav, du müsstest einmal streamen. Die Simone hat auch Geburtstag. Zweimal singen. Urheberrechtsgeschütztes Material. Kann man abwechseln. Wenn ich das singe, kriegt das eine neue Schöpfungshöhe wegen der Variation. Also nicht wegen der Qualität, nur wegen der Veränderungsmasse. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. To you too. Happy Birthday, liebe Simone und Olli. Happy Birthday to you. Simone wusste ich nicht, das stand nicht im Kalender. Nein, das müssen wir schimpfen. Steht das nicht bei mir im Kopf? Ja, ist jetzt keine 0 oder 1 Entscheidung. Ne? Also für mich geht's. Ist klar. Ja, ja. Das war nicht meine. Wir können wie immer pünktlich um 10.06 Uhr anfangen. Tagesordnungspunkt 1 wäre dann wie immer Bericht des Vorstandes. Du möchtest erst über die Tagesordnung sprechen. Dann los. Ich möchte gerne wissen, ob die Tagesordnung so, wie sie da steht, verabschiedet wird, wie das halt besprochen wurde, wie wir das machen wollten. Ich persönlich würde gerne den Punkt 14 und 15 noch nach vorne setzen. Also für den Stream, der jetzt, oder für die Menschen im Stream, die jetzt nicht das Pad direkt sehen können, Punkt 14 ist Wahlkampfhilfe für Niedersachsen. Top 15 ist Thema Agenda-Setting. Top 21 vielleicht auch, weil das ist, glaube ich, ganz schnell ohne große Diskussion. Nochmal für den Stream mit Mikro jetzt Top 21 würde ich auch gerne ganz nach vorne nehmen, weil der wahrscheinlich ganz schnell und ohne Diskussion durchgeht. Gibt es Wortmeldungen zu der Diskussionsanregung von Moni? Dann hätte ich jetzt gerne Handzeichen von denjenigen gehabt, die was dagegen haben, dass wir Top 14 als neuen Top 3 und Top 15 als neuen Top 4 benennen. Sehe ich nicht. Jaroslav, du musst dann gleich ein bisschen, oder Björn, einer von euch, umsortieren bitte. Moni, fangen wir dann mit Top 1 jetzt als... Top 21, Entschuldigung, wäre dann jetzt neu Top 6, ne? Ja. Auch keine, spricht da irgendwer gegen? Nein. Trotzdem bleiben ja Top 1 und 2 jetzt erst Bericht des Vorstandes und Bericht des Präsidiums. Wobei Bericht des Präsidiums sehe ich gerade nicht. Joachim, Moni, Bericht des Vorstandes. Ja, da gibt es gar nicht viel zu berichten, das geht sehr schnell. Wir haben über die Pressearbeit der letzten Wochen geredet, was ja jetzt in den letzten 2-3 Wochen auch nicht so furchtbar viel war. Der Bericht des Fraktionsgeschäftsführers ist ausgefallen, weil der Harald noch im Urlaub ist. Und dann sind wir letztendlich nur die Tagespunkte hier, Tagesordnungspunkte durchgegangen und haben das diskutiert. Und das wird sich ja gleich sowieso wieder ergeben, die Diskussion. Da muss ich jetzt nichts weiter zu sagen. Möchte noch jemand was dazu ergänzen? Gut. Bericht aus dem Präsidium werden wir nachreichen müssen, weil das Präsidium noch nicht da ist, also der Daniel. Kommen wir dann direkt zum Tagesordnungspunkt 3. Wahlkampfhilfe in Niedersachsen. Es wurde angefragt, ob wir am 19.01. eine aktuelle Stunde in Niedersachsen durchführen und übertragen können. Ich darf Niedersachsen bitte mal neu abkürzen. Moni? Ja, also ich habe gemailt und habe auch Telefongespräche geführt. Es geht darum, ob wir an diesem 19. in Niedersachsen eine Aktuelle Stunde machen können. Ich hatte das erst so verstanden, als dass wir da alle hinfahren sollen, um dann halt Fragen zu beantworten, die dann über Facebook oder wie auch immer bei Twitter gestellt werden können. Jetzt hat sich das aber so herauskristallisiert, dass Sie gerne von uns das Know-how und das Equipment hätten und dann die niedersächsischen möglichen Abgeordneten dort Fragen beantworten. Also es geht letztendlich nur darum, ob irgendwie 2, 3 von uns in dem Moment da hinfahren und das unterstützen. Die andere Frage ist aber auch die, wer dieses oder nächstes Wochenende fährt, um da noch Wahlkampfhilfe zu leisten. Und wir haben gestern ja schon auf dem Flur immer mal wieder drüber diskutiert, dass es vielleicht nicht so eine ganz üble Idee wäre, wenn wir das so ein bisschen splitten, ne? Dass wir irgendwie sagen, eine Truppe fährt vielleicht dieses Wochenende und eine Truppe das Wochenende drauf. Und ja, wie gesagt, da sind gestern ja so viele Einzelgespräche irgendwie. Jeder hat mal gefragt, wann fährst du denn und fährst du? Vielleicht können wir das so ein bisschen koordinieren, dass wir so ein bisschen wissen, was jeder macht und vorhat und tut. Sind ja nur noch, ja genau. Aber dass wir das so ein bisschen teilen, gucken, wer fährt jetzt, wer fährt nächstes. Ja, Simone und dann Grumpy. Ja, also es sind ja jetzt sowieso nur noch 2 Wochenenden und ich fahre dieses Wochenende, also jetzt das kommende, mit deiner Gruppe aus Bochum. Wir wären auch bis sonntags da geblieben, aber sonntags findet dort dann absolut nichts statt. Dementsprechend reisen wir freitags an, bleiben Samstagabend und außer Flyer verteilen gibt es Gott sei Dank wenigstens noch eine Aktion am Samstag um 14 Uhr. Da wird so ein Bus geschmückt, da ist dann Bernd Schlömer, Johannes Ponada, ein Verkehrsexperte aus Berlin, ein Spitzenkandidat aus Niedersachsen und ich. Und wir machen da so eine Pressekonferenz, dazu ist ja auch eingeladen worden, habt ihr vielleicht auf der Mailingliste gesehen. Da geht es um ÖPNV und so ein Projekt, um das zu testen. Und ich werde da eben aus verbraucherpolitischer Sicht dann was zu sagen, denke ich. Danke, Grumpy. Danke, Simone. Genau, und von meiner Warte aus, also weil ich war ja vergangenes Wochenende mit Nico auch da, es ist halt so, NDS als Flächenland, also wirklich mit der riesigen Fläche, wer immer auch Zeit hat, auch unter der Woche oder so, oder einen Tag vorher oder einen Tag danach, hinfahren, mithelfen. Also es gibt, wer sich für nichts fies ist, Thema Plakatieren, Flyern, Fußgängerzonen, da braucht man ja noch nicht mal eine Genehmigung für, sonntags, wo halt offiziell nichts los ist, vormittags mal vor der Kirche Leute abfangen, klassischer Wahlkampf, wie wir es schon immer gemacht haben, oder ich zumindest, so lange bis zum letzten Tag, also bis der letzte Flyer verteilt ist. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute, die jetzt vielleicht hier auch zugucken, sich dazu aufraffen könnten, weil die brauchen echt Leute. Die haben Material, aber einfach zu wenig Leute. Danke, Grumpy. Simone. Ich habe gerade eben mit der Pressesprecherin telefoniert und gefragt, inwieweit wir vielleicht noch irgendwie was beisteuern können. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir zu dieser ÖPNV-Veranstaltung, wo Simone und auch Oliver ja hinfahren, so eine Vorankündigung auch nochmal über unseren Verteiler schicken, also an unsere Presseleute. Vielleicht möchte ja auch einer mitmachen, mitfahren und dahin kommen. Und gegebenenfalls machen wir nochmal so eine Nachberichterstattung. Da wird die Susanne mich anrufen und erzählen, was es da gibt. Dankeschön. Gut. Frank, gerne. Nur kurze Erwähnung. Wenn da jemand hinfährt, besonders der Bereich A1 westlich, Vechta, Kloppenburg und so weiter, da ist weißes Gebiet, da ist Hilfe sehr gerne gesehen. Das ist eigentlich von NRW gar nicht so weit und so weit weg, also die A1 Richtung Bremen, wie gesagt, das ist notleidendes Gebiet und sind Helfer sehr gerne willkommen. Ich werde auch am Sonntag hinfahren. Danke, Frank. Ist da weitere Koordinierung angedacht, jetzt erstmal ein Pad einzurichten oder ist das jetzt einfach als Aufruf gemeint? Ich richte da jetzt gleich mal was ein, dass wir uns hier intern koordiniert kriegen, weil vielleicht möchte auch der Landesverband die AGÖA mit ins Boot. Ich bereite da mal was vor und schicke das dann gleich über die Liste. Und ich bleibe halt an dieser Sache am 19. dran mit dieser Aktuellen Stunde, würde halt auch selber mitfahren und das mit koordinieren. Und wer da Interesse dran hat oder kann sich gerne an mich wenden. Gut. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt? Frank. Die letzte, nur der Form halber. weil die Frage wegen des Equipments da war, das werden wir an die AG Events, AG Technik weiterleiten. Das ist eine Parteiaufgabe, denke ich mal. Und, ja. Ja. Klar, das läuft nur über den Landesverband, nicht über die Fraktion, das ist schon klar. Ne? Dazu, der Arndt Teufel ist heute auch in Dortmund und macht mal eine kleine Inventur, sodass das auch gut vorbereitet ist. Wir könnten jetzt zum Tagesordnungspunkt 2 zurückspringen. Bericht aus dem Präsidium, wenn es da was gibt. Gibt sich zu berichten. Gut, das ging schnell. Habt ihr euch gar nicht getroffen oder magst du uns nicht einweihen? Nee, es war sitzungsfreie Zeit die letzten zwei Wochen, wie die meisten von euch ja auch selber das wahrgenommen haben. Ich finde das nicht gut, dass das das Präsidium auch so trifft. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Thema Agenda-Setting. Ich lese mal vor, welche Themen können und wollen wir in der Fraktion wahlkampftechnisch aufgreifen? Dann ein Link. Die Ergebnisse unserer Diskussion sollen auf dem Tag der politischen Arbeit vorgestellt werden, in Klammern extra Termin. Die Sonderfraktionssitzung zum Thema wird für Freitag, 18.01. um 13 Uhr vorgeschlagen. Moni. Ja, es hat ja in den Weihnachtsferien zwei Mammelsitzungen gegeben, wo verschiedene Leute aus der Fraktion auch anwesend waren. Und wir haben dort gemeinsam überlegt, was könnten mögliche Themen sein des Landesverbandes, wie kann die Fraktion einzelne Themen aufgreifen und unterstützen. Und wir würden halt gerne bis zu diesem Tag der politischen Arbeit irgendwie so eine Agenda haben, wo wir sagen, das ist das, was wir uns vorstellen könnten, gemeinsam weiter mit der AGÖA natürlich erarbeitet und dann mit den Leuten auf dem TDPA. Da wir das aber, glaube ich, hier so nicht ausführlich so diskutieren können, derweil ja jetzt viele andere Themen anliegen, nächste Woche halt wieder auch die Plenarsitzung vorbereitet werden muss, war halt die Überlegung, ob wir da einen Extratermin für machen. Und dann hatten wir uns gestern in der Vorstandssitzung überlegt, vielleicht den 18.01., weil dieser Freitag einfach zu kurzfristig sein wird, weil viele vielleicht schon Termine haben, ob wir uns da nicht tatsächlich ne, ein, zwei Stunden in Ruhe zusammensetzen können und mal überlegen können, wie wir dann einzelne Themen nach vorne bringen können. Daniel. Also ich war bei dem Termin mit der AGÖA ja nicht dabei. Ist das jetzt so mit der AGÖA abgesprochen, dass wir da jetzt quasi in der Fraktion da was eigenständig machen ohne die AGÖA? Ich hätte mir eher vorgestellt, dass wir da einen Termin finden, wo wir das wieder mit denen dann gemeinsam machen. Also wenn du in dieses Pad schaust, steht da eine Menge drin. Ne? Und das Anliegen der AGÖA war, dass wir das hier einmal intern diskutieren, um zu sagen, okay, wie wir uns das vorstellen. Und dann natürlich wieder mit der AGÖA zusammenkommen und zu sagen, ne, das haben wir erarbeitet und weiter zusammenarbeiten, selbstverständlich. Und der Extra-Tobi hatte mich gestern auch schon angetwittert und gefragt, ob wir diesen Termin haben, wann wir den Termin haben, dass wir das dann bitte auch streamen und dass wir dann kurzfristig nach diesem Termin wieder mit der AGÖA zusammenkommen und weitersprechen. Aber wir müssen ja erst jetzt hier mal auch so einen Meinungsfindungsprozess haben, wie wir das halt in der Fraktion sehen. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind. Ich wollte nur wissen, ob die Verfahrensweise so letzten Endes dann auch abgesprochen ist. Ich persönlich könnte jetzt an dem 18. tatsächlich nur maximal eine Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, du hast jetzt gerade von ein, zwei Stunden gesprochen, dann ja, alles klar. Vielleicht nochmal, also es geht einfach darum, dass ich das nicht hier unter dem Druck der Fraktionssitzung machen möchte. Ich finde es einfach besser, wir würden uns eine Stunde in Ruhe dafür Zeit nehmen und das besprechen, als das hier so zwischen Tür und Angel, wie es manchmal ist, wenn es zeitlich eng wird, weil ich das schon wichtig finde und weil ich denke, das wird uns ja bis zu der Bundestagswahl dann auch begleiten. Gibt es denn irgendjemand, der da partout nicht kann, der jetzt schon weiß, das klappt auf gar keinen Fall? Grüne Woche. Nee, ich bin erstmal in Berlin und dann ab Samstag in Niedersachsen. Gut. Spricht jetzt irgendwas gegen den 18.? Gibt es da noch Diskussionsbedarf? Uhrzeit stand drin, 13 Uhr. Gut. Dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Der Danebot hat versprochen. Also ich nehme den Termin jetzt dann als verbindlich und kommuniziere das auch so. Hat ja jetzt keiner gegen gesprochen. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 5, Zeile 85. Der Danebot hat uns versprochen, das geht schnell. Die Fraktion möge den Aufruf der Bürgerinitiative gegen Atomkraft zur Demo am Jahrestag des Unglücks in Fukushima unterstützen. Danebot, Marit. Ist Anfang März. Demonstration in Gronau, wie jedes Jahr zum Jahrestag. Das ist eine bundesweite Aktion, wo also dezentral in ganz Deutschland entsprechende Aktionen stattfinden werden und eben eine auch in Gronau und mit der Forderung auch der Stilllegung der Atom-, der Urananreicherungsanlage in Gronau. Das ist bundes- und landespolitisch auch klar Programmatik bei uns. Ich sehe da jetzt kein Problem. Das könnte man also sich als Unterstützer da bei denen melden, dass man das unterstützt als Fraktion und dann vielleicht auch nochmal einen Hut rumgehen lassen und eine kleine Spende dann. So, danke, Danewort. Frank hat es nicht. Gut. Okay, das betrifft dann sicher die einzelnen Abgeordneten, meinst du, mit der Spende? Okay. Nur eine formale Frage, gibt es den Aufruf irgendwo? Also vom, ja, auf der Homepage von denen. Ich habe das jetzt nicht verlinkt. Da steht aber nichts, also jetzt irgendwie Kritisches drin, wenn du meinst, dass da wird nicht zu aufgerufen, mit Molotow-Cocktails die Erdnachrichtungsanlage zu stürmen oder sowas. Keine Ahnung, es ist einfach nur formal, dass wir, wenn wir was unterstützen, das eigentlich auch sehen, so wie Anträge ich auch. Ich dachte eigentlich, dass dann, hast du das nicht auf der Liste sogar gepostet? Ich hatte das über die Liste gepostet mit Link, ja, das stimmt. Ja. Dann Olli und dann Daniel. Wobei es natürlich immer gut ist, einfach in dem Fraktionspad, wenn man sowas hat, dann einfach den Link zum Aufruf auch hinzusetzen. Ich nehme an, dass das antiatomdemo.de ist am 9. März 2013. Richtig? Ja, wenn es in Gronau ist, ist es das. Ja, es ist in Gronau. Ich hoffe mal, dass es dann auch dieselbe Demo ist. So, danke Olli. Dann Daniel und dann Kai. Ja, ich möchte einfach darum bitten, dass wir sowas als Umlaufbeschluss bitte künftig beschließen. Der Kai wird sicherlich gleich das Gleiche sagen. Dann haben wir auch den Link, beziehungsweise der Link ist sowieso schon drüber gegangen, dann wäre das Ganze formell schon längst erledigt, dann brauchen wir auch nicht hier über 21 Tagesordnungspunkte zu beraten. Ja, ganz kurz dazu hatte ich getan. Also ich hatte das nicht als Umlaufbeschluss gekennzeichnet, sondern über Liste aber gejagt. Ne? Gut, dann frage ich mal einfach, ob es da jetzt Gegenstimmen zu gibt oder ob wir diesen Umlauf oder ob wir diesen Beschluss oder diese Unterstützung so zusagen können. Gibt es da Gegenstimmen zu? Sehe das nicht der Fall, dann unterstützen wir das also. Danewort. Ging ja ziemlich schnell. Tagesordnungspunkt 6, erste Vorbesprechung der nächsten Plenarsitzung. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit der Tagesordnung ursprünglich war, das richtig, weil ich hatte in Erinnerung, dass der Antrag von Birgit unter dem ja, dachte ich. Ich kann es aber falsch in Erinnerung haben. Ich habe es nicht geschoben, also ich habe nur die anderen noch hochgesetzt. Den Rest habe ich nicht eingetragen, nein, weiß ich nicht. Von Birgit war noch einen weiter. Wir hatten gestern in der Vorstandssitzung gesagt, dass dementsprechend, wie es auch im Pad stand, dass halt Plenarsitzungen, dass das Priorität hätte. Aber das ist mir egal, wir können das auch verschieben. Im Moment sieht es ja so aus, als würden wir das durchaus schaffen. Ja, mir ist es Brause bloß. Können wir aber erst machen, ist doch egal. Also dann erst Plenarsitzung, erste Vorbesprechung der nächsten Plenarsitzung. In Klammern Anträge sollten bis kommenden Freitag vorliegen. Aktuelle Stunde. Moni. Ja. Die erste Tagesordnung ist ja da. Die ersten Punkte stehen also fest. Ich denke, ihr habt euch das alles angeschaut. Ich habe gestern hier eine Referentenrunde um 16 Uhr gemacht mit den Referenten und wir haben also gemeinsam festgestellt, dass es mit Anträgen im Moment etwas dünn aussieht. Um nicht zu sagen, es gibt fest überhaupt gar keine, die wir sicher haben für nächste Woche. Das weiß, dass Simone hat was in der Pipeline, da habe ich aber gestern halt noch hier gehört, dass das immer noch nicht sicher ist, ob du noch auf Leute wartest, die da eventuell einsteigen. Also und wir hatten immer gesagt, dass diese Anträge bis kommenden Freitag da sein sollten, damit alle Abgeordneten die Chance haben, sich das übers Wochenende anzuschauen, damit wir die nächsten Dienstag abstimmen müssen. Bis nächsten Dienstag 14 Uhr müssen die eingereicht sein. Und dann auch nochmal hier von mir die Bitte zu schauen, was sich vielleicht so ergibt als aktuelle Stunde, dass wir da vielleicht auch irgendwie was finden, jetzt schon mal so ein bisschen drüber nachdenken und die Augen offen halten, was sich da anmietet. Gut, danke Moni. Joachim, Simone, ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge, tut mir leid. Ich wollte nur sagen, antragsmäßig hat der Hilmar im Punkt in Bezug auf Hochschule was in der Pipeline. Wir haben gestern darüber geredet. Ne? Ich habe gestern mit ihm kurz gesprochen. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Auf jeden Fall ist da was in der Mache. Gut, danke Joachim. Simone? Ich habe bezüglich meines Antrags zur Abschaffung der Optionspflicht, habe da noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Was wir bis jetzt gehört haben, entgegen vorheriger Aussagen, könnte es sein, dass sich die anderen Fraktionen dem nicht anschließen, unter unterschiedlichsten Begründungen. Ich habe mich aber trotzdem entschlossen, den Antrag jetzt einzubringen und werde dann auch entsprechend was dazu sagen, wenn Sie sich dem nicht anschließen. Also der Antrag kommt rein, den hast du bis Freitag auf dem Tisch. Mit Überweisung in Ausschuss. Danke. Ja, gehe ich von aus. Nicht mit Abstimmung, sondern nur. Von mir aus auch erstmal Überweisung in Ausschuss. Umso mehr Möglichkeiten haben wir, dass sich da vielleicht doch das Blatt findet. Ja. Gut, danke Simone. Oliver? Ja, ganz kurz in Reaktion auf Joachim. Soweit ich weiß, haben wir nur zwei Dinge im Gespräch gehabt. Das eine war aber nur für einen Ausschuss ein Antrag und das andere ist, hatte ich gefragt zur Finanzierung der Asten, aber das ist, habe ich gestern mit Hilmar gesprochen, ist, stellen wir nochmal zurück, dann müssen wir erst nochmal zurückspielen. Also ich, für ein Plenum ist mir jetzt nichts. Ich habe irgendwas im Kopf, da muss ich vielleicht. Ja, aber ich glaube, wir müssen in der Fraktionssitzung hier nicht die einzelnen Themen der Ausschüsse. Gut. Moni, sonst noch was zum Tagesordnungspunkt? Ja, ich würde euch nur bitten, in eurem Fachbereich nochmal nachzuschauen, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, einen kleinen Antrag zu formulieren, dass wir vielleicht noch zwei oder Sachen oder so dazu kriegen. Gut. Ja, wie wahrscheinlich jeder. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Verfassungsänderung. Der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin mit oder ohne Landtagsmandat. Dazu wird am Donnerstag um 20 Uhr eine Mumble-Sitzung stattfinden. Moni. Ja, geht ganz schnell. Also ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass der Herr Pringen sich dazu geäußert hatte, zu dieser Verfassungsänderung. Da geht es darum, dass Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland ist im Moment, wo die Landtagspräsident, Präsidentin aus den Reihen der Abgeordneten gewählt wird. In anderen Bundesländern ist das nicht so. Und die Überlegung ist einfach, das hier in NRW auch zu schaffen, damit man einen größeren Spielraum an möglichen Kandidaten für diesen Posten hat. Und ich habe es auf die Mailingliste gesetzt und es hat großen Anklang gefunden. Und wir werden am Donnerstagabend dazu im Dicken Engel eine Mammelsitzung machen. Und wer von euch mag, kann da gerne zukommen. Da werden wir das nochmal ganz in Ruhe diskutieren und gucken dann nachher, wie wir hier damit umgehen oder was wir daraus machen können. Finde ich gut. Geben wir uns bald genug. Danke, Moni. Möchte jetzt schon hier jemand darüber diskutieren? Oder? Ja. Nee. Ja, groß diskutieren vielleicht nicht. Das würde sich dann ja im Mumble ergeben. Nur das Problem ist, ich hatte dazu ja was auf der Mailingliste geschrieben. Ich werde am Donnerstag nicht da sein können, weil Klausurtagung in Köln ist. Vielleicht kann ich das ja nochmal ausführen in der Mail. Und dann könntest du das vielleicht nochmal mit einbringen. Es ging darum, dass wir ja auch eine Gesetzesänderung zur Verfassungsänderung eingebracht haben. Wenn die Grünen die Verfassung ändern wollen in dem Punkt oder die SPD auch, dann mögen die doch gerne unserem Änderungs- oder Verfassungsänderungsantrag zustimmen, sodass eben darüber eine Volksabstimmung stattfindet für diese Verfassungsänderung, sodass der Bürger hier in NRW entscheiden kann, ob er das so möchte oder ob er das nicht so möchte. Und dann wäre das eine gute Sache. Danke, Dietmar. Moni? Oh, Entschuldigung, ich habe dich dann übersehen, Daniel. Tut mir leid. Nee, nur ganz kurz. Also ich kann Donnerstag leider auch nicht, aber jetzt im Protokoll steht, dass es in allen anderen Bundesländern nicht erforderlich ist. Ist das so? Ich hatte mich gestern noch mit dem Nico Michaelis darüber unterhalten, der übrigens sehr daran interessiert ist. Vielleicht sagst du ihm auch noch mal deine Ausführungen, weil der möchte am Donnerstagabend auf jeden Fall dabei sein. Meines Wissens ist das so. Und der Nico ist tatsächlich auch mal so, hat mal erforscht, wie das so entstanden ist. Das hat irgendwie mit der englischen Besatzung hier in NRW zu tun. Also der hat sich da ziemlich schlau gemacht. Und der wird am Donnerstag halt auch dabei sein. Letztendlich wird es um die Frage gehen, um auf dich nochmal zurückzukommen. Es soll ja hier eine Kommission zur Verfassungsänderung eingesetzt werden. Das hat ja auch Herr Lindner gestern in seinem Interview hier bei der Landespressekonferenz nachgefragt, die seines und unseres Wissens immer noch nicht existiert. Und die Frage ist, warum halt ständig solche Forderungen gestellt werden, aber letztendlich die Leute, die dafür verantwortlich sind, nämlich diese Kommission einzurichten, um solche Dinge auch zu klären, dass die im Moment, die ist immer noch nicht da. Du guckst so, als gäbe es die. Die ist nicht konstituiert. Die soll ja auch erst nach dieser GU-Runde kommen, weil der GU-Runde ja... Diese Kommission zur Verfassungsänderung soll ja erst nach dieser Geschäftsordnungsrunde kommen, weil in der ja schon Vorschläge eingebracht wurden, die dann man eher dann doch in der Verfassung ändern müsste. Also es ist ja eher so ein zweistufiges Ding. Von daher müssen wir erst fertig werden. Fertig. Ja, aber das sollten wir halt im Hinterkopf behalten, auch wenn wir überlegen, wie gehen wir damit um, ob wir in Anträge stellen oder was, sondern immer wissen, dass das halt auch noch kommt. Danke, Moni. Dima. Ich muss eins dazu sagen, ich habe außer der Äußerung, die in der Zeitung von Brüggen wiedergegeben wurde, aber auch sonst kein weiteres großartiges Statement dazu gehört, zum Beispiel von der Landesregierung. Das muss man, also auch von Frau Kraft irgendwie nicht. Also keiner hat sich da irgendwie zu geäußert, ob das vielleicht irgendwie nur so ein Urlaubsding von Herrn Brüggen war. Das kann natürlich auch sein, ne? Gut. So, weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt? Gut, warten wir erstmal Donnerstag die Mammelsitzung ab. Nehmen wir den Tagesordnungspunkt für die nächste Tagesordnung direkt wieder auf, weil dann ist das Ergebnis der Mammelsitzung ja da. Gut, spricht, gibt es dagegen? Meinung sehe ich nicht. Björn? Nimmst den Punkt dann für die nächste Fraktionssitzung direkt auf? Danke. Gut, kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 8, ein Antrag von Birgit, Fortsetzung aus der letzten Fraktionssitzung. Soll ich das vorlesen nochmal alles? Nee. Aber ich habe. Wie viel davon soll ich im Protokoll stehen lassen? Also was wollt ihr drinstehen haben? Weil das ist ja der ganze Block vom letzten Mal. Lass doch drinstehen. Kostet ja kein extra Papier. Ich habe mittlerweile eine noch echt gute Ergänzung. Also ich hätte noch eine gute andere Idee mittlerweile. Und zwar war in dem Vortrag von Anatol vom C3-Kongress, da war die Seite von einer Piratenuntergliederung. Ich meine, es wäre irgendwas in Hamburg gewesen, das kriege ich aber raus. Die das halt auf der Homepage so machen, wir sind ja so eine Technikpartei, dass jeder die Texte so angezeigt bekommt, wie er sie angezeigt haben möchte. Also da kann man dann auswählen, generisches Maskulinum, generisches Femininum, mit Binnen-I, als Eichhörnchen, was auch immer. Und das fand ich eigentlich so eine ganz fluffige Lösung, muss ich sagen. Es war, glaube ich, auch eine technische Lösung dazu, ja, noch zu sagen. Also man muss das jetzt nicht fünfmal, ich sehe Simone, also man muss das nicht fünfmal schreiben, sondern man halt hat immer den gleichen Platzhalter da drin und über das Auswahlmenü wird das dann quasi automatisch ergänzt. So. Weitere Wortmeldungen zu dem Thema. Joachim. Ja, es ist ein brandheißes Thema. Hängt natürlich zusammen mit Sprache und Macht. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, in das, was der Anatol auf der Open Mind erzählt hat, ich habe selber seinen Vortrag auf der Open Mind nicht besucht, mal ein bisschen reinzuhorchen. Ich denke, das ist eine gesellschaftlich basal wichtige Angelegenheit, die nach meiner Auffassung in die Partei gehört. Und ich finde, wir sollten in der Partei eine Arbeitsgruppe machen. Und ich würde auch darum bitten, dass man die aktuellen Feministinnen wie Julia Kristeva und Judith Butler nochmal durchreflektiert und sich in dem Fall nicht nur auf den Anatol verlässt. Als Interimslösung auch noch mein Hinweis dabei, ich bin ja 14 Jahre im Landschaftsverband gewesen und dort gab es eine Vorschrift zu gendern. ganz strikt. Und das hat sowohl in den Artikeln, in den Printmedien, als auch in anderen Sachen zu ziemlichen Verdrehungen geführt. Da war keiner so recht mit glücklich in der täglichen Praktikabilität. Und ich hätte eben den Vorschlag, dass man, sofern es sprachlich möglich ist, bei unseren PMs eine geschlechtsneutrale Variante verwendet. Sollte das nicht gehen, kann man immer noch, es ist eine blöde Lösung, ich weiß, aber es gibt immer noch die Option, mit einem Disclaimer zu arbeiten. Das wäre so mein Vorschlag. Danke, Joachim. Moni, bitte. Ja, ich würde dem Joachim zustimmen. Also wenn ich das neutral formulieren kann, finde ich das ganz richtig und wichtig, das zu tun. Ansonsten möchte ich jetzt einfach darum bitten, diese Anträge ganz klar zu formulieren, dass wir genau wissen, worüber wir abstimmen. Da sind ja hier mehrere Sachen oben in dem Text, dass man das ganz scharf formuliert, dass man gleich weiß, worüber wir eigentlich abstimmen. Gut, danke, Moni. Jetzt habe ich noch Joachim. Ich würde auch da mit aufnehmen, wenn wir hier einen Beschluss fassen, quasi so eine Art Übernahme, wie auch immer, Auftrag, Angebot, Aufforderung an die Partei, dass das in den Beschluss mit reinkommt, dass die Partei sich damit beschäftigen möge. Ich habe jetzt keine Idee, Birgit, welcher AK das in NRW ist oder auf Bundesebene. Eigentlich ist es ja ein Bundesthema, ne? Aber dass man halt von hier aus so einen Impuls auch noch da reinsetzt und in den Beschluss mit reinnimmt. Gut, weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Ich für meinen Teil hätte gerne von der Simone gewusst, wie das mit dem Geschlechtsneutralen machbar ist. Ist das für die Pressestelle? Also die vorgeschlagene Lösung ist ja bis jetzt erstmal geschlechtsneutral zu formulieren und in Fällen, wo es dann halt grundsätzlich nicht geht, ein Disclaimer drunter zu packen, dass man mit dem Maskulinum auch das Femininum meint und bla. Das wäre möglich. So spontan fallen mir nicht so viele Varianten ein, wo es die Geschlechtsneutralen gibt, aber vielleicht können wir da auch nochmal in der Pressestelle sammeln. Ja, möglich wäre es. Joachim? Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die Reihenfolge nicht mitgekriegt. Also dann Joachim, Olli und Daniel. Nur, es gibt, ich nenne mal zwei Extrembeispiele. Das eine ist, das Funktionierende ist Lernende oder beispielsweise Lehrkraft, ne? Aber Fahrkartenverkaufende klingt dann irgendwie blöd, ne? Also, das sind so zwei Extrembeispiele, wo man abwägen muss, denke ich. Danke, Joachim. Olli, dann Daniel. Ja, also die geschlechtsneutrale Formulierung würde ich gucken bei irgendwelchen Hinweisen, wie man in Behörden das machen soll, weil dort das ja praktiziert wird und an Schulen und sonstigen, also die machen das ja. Deshalb kennt man ja auch am meisten die Studierenden und die Lehrenden und die Lernenden. Ich möchte mich, bevor wir hier das näher diskutiert haben und abgestimmt haben, aber gegen den Disclaimer aussprechen, weil ist, glaube ich, da muss erst ein, also bevor wir dann andere Dinge tun, muss das in der Partei diskutiert werden. Also Disclaimer ist auch total unüblich. Dann habe ich jetzt Daniel, dann Winnie, dann Simone. Ja, der Olli hat viele, viele gute Worte gesagt. Also bitte auf gar keinen Fall ein Disclaimer, geht gar nicht aus meiner Sicht. Dann meinetwegen lieber gendern oder was weiß ich, nicht Eichhörnchen da reinschreiben. Disclaimer finde ich irgendwie ganz, ganz schrecklich dabei. Und dann, ich halte das für ganz wichtig, geschlechtsneutral, ja, sehr gerne. Joachim hat es ja auch schon gerade gesagt, Olli hat es gerade auch schon mal gesagt, es gibt für fast alle Bereiche zwar geschlechtsneutrale Ausdrücke, aber die hören sich dann möglicherweise sehr schlecht an und sind dann noch schlechter lesbar im Text, als wir vielleicht irgendwie damit oder was wir da wirklich mit vorhaben. Also vorsichtig damit umgehen. Ich würde im Moment vorschlagen, hier gar keinen konkreten Beschluss zu fassen, sondern das als Anregung mit in die Pressestelle einfach mit reinzunehmen, ein bisschen darauf zu achten und wenn geschlechtsneutrale gute Begriffe da sind, die dann einfach zu verwenden und dann machen wir einfach weiter, bis die Partei uns da irgendwas Entsprechendes vorgibt. Danke, Daniel. Dann habe ich als Nächsten die Winnie, dann die Simone und dann den Dieber. Liebe Abgeordnete, ich glaube, das Thema ist nicht tauglich für eine Fraktionssitzung. Wir sind alle mehr oder weniger dafür, dass Geschlechtsneutralität gewahrt wird. Allerdings sollte man sich keine Verzierungen dabei abbrechen. Liebe Menschen und Menschinnen, das geht gar nicht. Also lassen wir das unsere Pressestelle mit Feingefühl regeln. Und falls irgendwie was ganz verquer läuft, dann können wir intervenieren. Aber stundenlang darüber zu reden, halte ich für Unsinn. Danke, Winnie. Als Nächsten habe ich dann die Simone und dann nochmal den Dietmar. Also der Daniel hat es größtenteils gesagt, also es gibt für alles was, aber die wenigsten funktionieren und die würde ich auch dann logischerweise ungern benutzen. Dietmar. Also wie Olli, Daniel, Joachim und Moni, grundsätzlich Disclaimer, Simone, selbstverständlich, Entschuldigung, und alle anderen, die es auch schon so gesagt haben, nein, der Disclaimer ist ein Problem, wahrscheinlich deshalb, weil wir einen ziemlich großen Output haben aus der Presseabteilung und das unter Umständen zu Verwirrungen führen kann. Und der Disclaimer wird wahrscheinlich nicht ganz kurz sein, sondern der wird ein bisschen länger sein. Es gibt, na gut, vielleicht ist er auch dann kurz, aber wir könnten natürlich auch sagen, ein Disclaimer, so wie er dann aussehen müsste, wäre ja eine Position. Und zwar wäre es die Position der Fraktion. Diese Position der Fraktion könnten wir natürlich beschließen und sie auch in irgendeiner Form erkennbar auf unserer Fraktionsseite positionieren. Das sehe ich schon so. Also nicht den Disclaimer unter irgendwelche Mitteilungen, sondern generell als Position der Fraktion deklarieren. Dann wäre da eine Möglichkeit meines Erachtens gegeben, ohne dass also wir uns da, wie Winnie meinte, Verzierungen abbrechen müssten. Danke, Dietmar. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Also noch vielleicht eine kleine Anmerkung von mir. Ich glaube, egal, ob wir jetzt einen Beschluss fassen oder nicht, eine Positionierung haben wir damit auf jeden Fall, befürchte ich. Also auch wenn wir einfach weitermachen wie bisher, haben wir eine Positionierung. Na? Ohne jetzt. Daniel. Keine weiteren Wortmeldungen. So, möchte jetzt jemand daraus einen kompletten oder einen direkten Antrag machen? Also irgendwas, was wir scharf abstimmen können? Oder, ich habe zwei Sachen, glaube ich. Also ich was ich jetzt noch nicht formuliert habe, ist den Antrag mit lass an. Wie wir das in der Partei weitertragen, da habe ich jetzt noch nichts. Also ich habe jetzt mal so zusammengefasst, Veröffentlichungen und Texte der Piratenfraktion NRW werden zukünftig im Sinne von geschlechtergerechter Sprache so formuliert, dass a, wenn möglich, eine neutrale Form verwendet wird. Das ist ja die eine etwas einfachere Sache. Und b, wenn nicht ein Disclaimer angefügt werden soll, wobei das jetzt, glaube ich, als Satzbau noch nicht in Ordnung ist. Da muss ich noch mal eben kurz drüber gucken. Dass, wenn nicht, ein Disclaimer... Wenn dies nicht möglich ist, soll werden so formuliert, dass, wenn möglich, eine neutrale Form verwendet wird. Ist dies nicht möglich, soll ein Disclaimer angefügt werden. Machen wir das mal so. Gut. Ich habe Moni noch auf der Wortmeldungsliste. Ja, erst zweiten Antrag, ne? Ja, erstens, ne, finde ich auch, soll Birgit entscheiden, ob sie den Antrag stellt, weil sie ist, ne, die Antragstellerin, soll sie halt den stellen. Ich würde den so nicht unterstützen, wenn da drin steht, wenn es eine neutrale Formulierung gibt, weil es gibt zu allem eine neutrale Formulierung. 80% der Formulierungen hören sich einfach nur ganz fürchterlich an, wie der Fahrkartenverkaufende, wie wir es gerade gehört haben. Das ist aber, es ist möglich, es ist grammatikalisch richtig, aber es hört sich einfach furchtbar an. Und ich würde das halt so formulieren, wenn sich eine geschlechtsneutrale Darstellung, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ne, anbietet. Also ich würde, es gibt zu ganz vielen, wie Simone es gesagt hat, wenn du hast in deinem Antrag geschrieben, wenn es die Möglichkeit dieser Bezeichnung gibt. Und ich finde, es gibt zu ganz vielen Wörtern die Möglichkeit und sie hören sich trotzdem furchtbar grausam an. Wäre es vielleicht eine Option, einfach, wenn eine geschlechtsneutrale Variante nicht möglich ist, einfach immer abzuwechseln zwischen generischem Maskulinum und Femininum? Da würdest du den Redakteur völlig verwirren. Also wenn der auf einmal eine feminine Form ist, für die es jetzt keinen wirklichen Grund gibt. Und es ist ja immer so, wenn jetzt kleine Meldungen gefüllt werden müssen, ist das eine Sache von 5 Minuten. Die nehmen die Pressemitteilung, heben die um, ändern 2 Worte. Und wenn die dann noch irgendwie statt Fahrerin Fahrer draus machen müssen, ist das wieder ein Grund zu sagen, wir nehmen die andere. Ja, es ist also, ich hatte ja jetzt geschrieben, wenn möglich eine neutrale Form verwendet wird. Ich habe jetzt tatsächlich diese Sache mit dem Binnen-I oder Sternchen oder wie auch immer die Dinge sind, habe ich jetzt nicht hier rein formuliert, weil ich sicher bin, dass das sowieso keine Mehrheit hier kriegt. Wobei es mittlerweile Studien gibt, die sagen, dass es mit der Lesbarkeit tatsächlich nichts zu tun hat. Also, dass die Lesbarkeit nicht negativ beeinflusst. Aber wir können das gerne, theoretisch können wir auch das machen. Ne? Also auch als Antrag. Habe ich jetzt aber noch nicht. Gut. Ich habe noch einen zweiten Antrag. Den zweiten Antrag würde ich schon, würde ich halt gerne darüber entscheiden lassen, ob wir die IT beauftragen, die technischen Möglichkeiten zu prüfen, das so wie in dieser Hamburger Gliederung zu machen, dass man das tatsächlich auf der Homepage auswählen kann. Gibt es dazu Wortmeldungen? Werden das. Haben wir eben schon. Haben wir vorhin erklärt. Also nochmal, es wird ein Text in Standardfassung erstellt mit einem Platzhalter da, wo halt entweder Femininum, Maskulinum, Eichhörnchen reinkommt. Was auch immer reinkommt. Und man kann sich dann über ein Auswahlmenü wohl aussuchen, ob dann dahinter Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen steht. Das weiß ich nicht, was dahinter steht, kann ich dir nicht sagen. Genau. Die Bremer werden das dann nicht. Hamburg, glaube ich. Bitte? Hamburg war es, glaube ich. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das kommt bei der Abstimmung, aber interessant wäre jetzt Text. Simone. Muss man da jedes Wort einmal für eingegeben haben? Originell. Ach so. Also ich weiß tatsächlich nicht, was da jetzt hintersteht. Guck mal, da unten sind Links. Guck mal, klick mal auf den Link. Kai. Da wäre ich sehr dankbar, wenn wir das tatsächlich verschieben könnten, weil ich glaube, dass das die Ressourcen der IT unnötig bindet. Wir haben echt wichtige Projekte in der IT. Birgit, ein bisschen, auch wenn es für manche spaßig ist, vielleicht könnten wir... Also ich teile durchaus deine Einschätzung, dass das, dass die IT auch wichtigere Dinge zu tun hat, vielleicht in deinen Augen wichtigere Dinge. Es ist aber so, dass wenn das so eine Untergliederung von Hamburg irgendwie schafft, das hinzukriegen, dann kann das meines Erachtens, muss das dann auch irgendwie möglich sein. Ne? Ja, dann wäre ich Birgit sehr verbunden, wenn sie sich da mit denen in Verbindung setzt und dann vielleicht fragt, ob man die Lösung adaptieren kann. Dann kann man ja drüber reden. Aber das selber zu entwickeln... Es wäre halt ganz gut, wenn du das, wenn du die dann in Hamburg ansprechen könntest und fragen könntest, ob man die Lösung irgendwie adaptieren kann hier, dann geht der Prozess deutlich schneller, dann ist da auch überhaupt nichts gegen anzuwenden. Aber wenn wir das selber entwickeln müssen, das ist der Punkt, dann, ich sag's nur. Gut, jetzt habe ich als nächsten den Frank. Ja, vielleicht ist das so, dass diese Untergliederung in Hamburg viel weniger Output hat, mengenmäßig, sodass sie das also leisten kann, so einen einzelnen Text anzupassen. Ich glaube schon, dass es hier bei unserem Output täglich mehrere Meldungen erheblicher Aufwand ist. Aber das kann man sicherlich mal prüfen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Es ist ja in der Diskussion rausgekommen, dass die Partei da eigentlich auch gefordert ist. Und ist das nicht ein Thema, was halt beim TDPA mal ganz intensiv diskutiert werden sollte und uns wir dann wieder damit beschäftigen, also nach dem Output, der von da kommt, Tag der politischen Arbeit. Und hier, ja, das ist dann sehr schade, aber weil da wäre eigentlich die richtige Stelle. Und für hier habe ich jetzt so verstanden, dass die Pressestelle schon die geschlechtsneutrale Formulierung zu beachten, aufnehmen wird, nach der Möglichkeit, wo es halt geht und sinnvoll ist. Und vielleicht beobachten wir das. Und ja gut, schade, das mit dem TDPA. Gibt es noch jemand anders, der das Thema da vertreten könnte? Das wäre vielleicht, ja, was, dass wir uns dann halt wieder damit beschäftigen, wenn halt aus der Partei irgendwie ein Feedback kommt, weil ich sehe sonst nicht, dass wir so viel weiterkommen hier. Danke. Danke, Frank. Ich habe dann jetzt als nächsten Michel, Joachim und Birgit. Also um das kurz klarzustellen, dieses Gegenderte hier mit den Knöpkes, das ist nur in deren Geschäftsordnung und die Worte sind einzeln umgeschrieben. Was man sieht, wenn man hin und her klickt, dass da verschiedene Formen von Worten sind und nicht einfach nur überall innen oder sowas dran gesetzt wird. Das heißt, die Wörter müssten dann einzeln gegendert werden. Okay. Und jetzt auch nur in einem Text, also. Nee, das wäre für uns, glaube ich, keine Lösung. Ja, wobei ich gerade bei Twitter gesagt kriege, das ist auch ein generisches JavaScript. Ich hätte eine Formulierung für die Aufforderung an die Partei im Angebot. Die Piratenfraktion NRW fordert die Piratenpartei Deutschlands auf, sich des Themas entdiskriminierender Sprachregelungen anzunehmen und einen parteitagstauglichen Beschluss zu erarbeiten. Ich habe jetzt als nächsten Birgit und dann den Daniel. Ich ziehe erstmal zurück. Birgit zieht zurück, dann der Daniel direkt. Also ich glaube nicht, dass wir als Piratenfraktion irgendwie die Partei zu irgendwas auffordern. Können wir machen, bitte, natürlich. Wir können sie bitten. Das kann jeder pass auf, wenn irgendeiner von euch einen Arbeitskreis zu diesem Thema gründen will, dann macht es. Genau. Ja? Die entsprechenden Regularien sind in der Satzung festgeschrieben. Just do it. Wir können uns gerne als Fraktion dahinter stellen und sagen, wir finden das toll, wenn sich so ein Arbeitskreis irgendwie bildet. Ja? Und Joachim oder wer auch immer, Birgit, hat dann den Hut dazu auf, aus unserer Fraktion heraus. Aber wir machen jetzt hier nicht einen Beschluss, bitte, wir fordern jetzt die Partei auf, irgendwie zu handeln. Also, Leute. Ja. Gut. Weitere Wortmeldungen? Sehe ich im Moment nicht. Dann kommen wir zurück zu der Antragsgeschichte. Birgit, hast du da jetzt einen Antrag fertig, den wir abstimmen würden wollen? Oder sollen wir in der Tagesordnung erstmal fortfahren und später nochmal zurückspringen? Den ich gerade vorgelesen hatte, ne? Willst du den jetzt sofort abstimmen? Was sollen wir da sonst mitmachen? Ja. Ich weiß nicht, ob er fertig ist. Das war meine Frage. Veröffentlichungen und Texte der Piratenfraktion werden zukünftig im Sinne von geschlechtergerechte Sprache so formuliert, dass a, wenn möglich, eine neutrale Form verwendet wird, b, ist dies nicht möglich, soll ein Disclaimer angefügt werden. Okay. Können wir auch in zwei Teilen machen. Können wir wieder einmal das Pad reinschmeißen? Ich kann den da nicht reinkopieren. Ich kann vom Pad nicht da reinschreiben. Dann bitte noch einmal etwas langsamer. Ach so, gut. Können wir vielleicht anstatt wenn möglich, wenn du damit einverstanden bist, wenn sinnvoll sagen, denn es kam ja gerade schon vereinzelt Stimmen auf, dass dieses wenn möglich, möglich ist es fast immer, Fahrkartenverkaufende zum Beispiel, dann ja, wobei das auch Beispiel von Moni tipp du mal weiter. Ja. Zum Beispiel nicht mal richtig war, das war ja männlich. Ne? Also das war ja auch noch sprachlich falsch. Ja, okay. Der Verkaufende. Dann war es jetzt in diesem Falle falsch. Könnten wir uns an die Rednerliste halten? Das wäre total toll, weil dann ist der Lukas nämlich auch der Nächste. Also. Hallo. Ich noch einmal kurz zwei Sitze. Bist du also dran? Mein Vorschlag, ja, ich war ja noch nicht zu Ende, deswegen gehe ich davon aus, dass ich noch dran bin. Aber dann übergebe ich gerne das Wort auch an dich. Flausch. Mein Vorschlag wäre eben statt wenn möglich, wenn sinnvoll zu sagen. Das dann halt wirklich auch nochmal auf die sprachliche Feinheit. Vorschlag zur Güte, könntet ihr euch vielleicht mal abseits irgendwie treffen oder ein Pad machen, das Ganze ausformulieren und per Umlaufbeschluss stellen und das Ding ist dann gegessen. Und wir müssen nicht weiter hier die Zeit dafür verwenden, sondern könnten weiter mit der Tagesordnung machen. Und wenn das Ding dann fertig formuliert ist, dann trudelt das. Das weiß ich nicht, das sieht mir nicht so aus. Also wir streiten uns, glaube ich, über Formulierung gerade. Nee, Robert hatte die Frage, glaube ich, war das, wenn ich das jetzt richtig. Genau. Wahrscheinlich nicht spaßig. Ne? Also ich würde, Birgit, du willst den Antrag abstimmen lassen in zwei Teilen, sehe ich richtig, den du jetzt geschrieben hast. Wir können es auch so machen, wie Lukas es vorschlägt, dann mache ich es nochmal neu. In Ruhe. Ich auch die Ruhe dazu. In Ruhe, genau. Ist doch kein Problem, das einen Umlaufbeschluss zu machen, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen, also im Prinzip ist es bei anderen Sachen genauso und ne? Dann können wir einen ganz großen Teil hier als Umlaufbeschluss machen. Ja, aber du könntest sagen, dass du sagst, du möchtest die Formulierung noch mal ein bisschen Ruhe überarbeiten, anstatt sie jetzt hier rein. Ja, aber willst du die Formulierung so lassen, dann können wir das auch. Ich mache es als Umlaufbeschluss. Gut, also keine Abstimmung erstmal zu dem Thema. Weiterer Gesprächsbedarf? Sehe ich nicht, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Tagesordnungspunkt 6, Beschluss zum generellen Vorgehen zur Tagesordnung einer Fraktionssitzung. Ich weiß jetzt nicht, Daniel, hattest du den eingebracht oder von wem kam der ursprünglich? Dirk, du hattest, glaube ich, auch was erarbeitet in der... Dieser Punkt wurde ja auf der letzten Fraktionssitzung besprochen. Von wem der letzten Endes kam, weiß ich nicht. Er wurde halt besprochen und da habe ich halt letzten Endes gesagt, also am Schluss, dass ich dann was dazu erarbeiten werde, was ich auch getan habe. Es kam auch schon Feedback von Dietmar und Olli. Das müssen wir jetzt nicht beschließen. Das kann ich dann auch als Umlaufbeschluss machen. Also dieses Ding, wir können es halt dann auch nochmal per E-Mail besprechen, aber wir können es auch jetzt machen, das ist mir egal. Einmal Moni, bitte. Ja, also ich habe mir das angeschaut. Ich sehe da durchaus Gesprächsbedarf. Kann eben so ein Kritikpunkt sagen. Es sind schon mal Situationen, wo montags in der Vorstandssitzung irgendwie übers Wochenende sich was ergeben hat, was wir gerne auf die Fraktionssitzung am Dienstag setzen würden. Ihr hattet, glaube ich, bis Freitag müsste es da sein. Das ist für mich auch ein Problem, weil ich im Normalfall Samstag oder Sonntagnachmittag zu Hause mich in ganz in Ruhe hinsetze und das sortiere. Und hätte mit der Frist zum Beispiel so eine kleine Schwierigkeit. Kurz für den Stream. Der Dirk hat eine Änderung der Geschäftsordnung der Fraktion erarbeitet. Oder einen neuen Punkt für die Geschäftsordnung der Fraktion, wo es darum geht, wie die Tagesordnung gehandhabt wird. Nur als Erklärung einmal. Jetzt nur mal vielleicht direkt, also die Fristen, die ich da eingearbeitet habe, da sind nur Platzhalter. Okay. Das ist jetzt nichts, nur also, dass wir uns da klar sind, ja. Danke, Dirk. Dann Dietmar. Ja, es haben sich noch nicht viele gemeldet, aber in der Tat, ich stimme dir zu, Moni, deswegen hatte ich das in meiner Ausarbeitung auch direkt berücksichtigt. Wochenende mit drin und dann bis zur Vorstandssitzung. Alles andere macht meines Erachtens keinen Sinn, gerade aus den von dir erwähnten Gründen der Dringlichkeit oder Notwendigkeit, was übers Wochenende oder am Wochenende noch reinkommt, eben auch dann in der Dienstagssitzung mit bearbeiten zu können. Ansonsten glaube ich, ist der Weg, das über die Mailingliste in dem Falle mal zu machen, gar nicht der schlechteste. Da ist ja immer jeweils ein Anhang, Word-Dokument dabei. Das kann man mit den Überarbeitungsfunktionen ganz gut bearbeiten. Und wer möchte, wir könnten es natürlich auch nochmal in Pad kippen oder so. Das könnten wir auch tun. Wäre vielleicht sinnvoll. Ich sehe gerade, es wird genickt. Dann machen wir das doch einfach. Wir kippen die derzeitigen Versionen mal ins Pad und können daran ein bisschen arbeiten und können dann vielleicht in 1, 2, 3 Wochen da sagen, okay, das ist es. Okay. Gut, weitere Wortmeldungen zum Thema? Sehe ich nicht, dann Joachim. Ich würde vielleicht gerne noch mal anfügen, dass wir uns bewusst machen sollten, dass wir gerade bei solchen Punkten keine Stellvertreterdiskussionen führen. Denn nach meiner Auffassung, ich hatte das gestern auch in der Vorstandssitzung gesagt, geht es dabei um eine Form des Misstrauensmanagements. Es könnte sein, dass der einzelne Abgeordnete, der jetzt ein Interesse hat, seinen Tagesordnungspunkt zu vertreten, einfach die Angst hat, dass die Fraktion das nicht übernimmt. Das in vielen Fällen hat es auch was mit den Clashes, die wir in der letzten Zeit hier hatten, in puncto Konflikte zu tun. Es gibt generell den sachlichen Konflikt des Interesses des einzelnen Abgeordneten an einem bestimmten Thema und den Dingen, die im Rahmen der Plenartagesordnung zeitkritisch sind. Das ist der äußere Konflikt. Der innere Konflikt, der dann aufbrechen kann, ist der, dass dadurch, wenn irgendwas unter den Tisch fällt, irgendjemand sich über einen Löffel valbiert fühlt eben seinen Punkt, den er gerne in die Fraktionsdiskussion einbringen möchte, nicht vertreten sieht. Da müssen wir eine ausgewogene Regelung finden, aber bitte mit Augenmaß und nicht so, dass man die Sachen dann quasi wieder totreguliert. Ne? Piraten sind sehr gut im Aufstellen von Regeln. Die lösen aber nicht immer alle Konflikte. Also bitte immer im Bewusstsein behalten, dass der mögliche Konflikt eigentlich etwas ist, was dahinter liegt. Danke, Joachim. Dirk möchte noch was sagen. Also ich möchte jetzt dazu jetzt mal direkt was sagen. Also ich habe das ja auch schon mal gesagt, schon einige Zeit her. Das Ding ist jetzt bewusst offen formuliert, dass man auch theoretisch noch an der Fraktionssitzung die Tagesordnung ja noch verändern kann. Das ist ja auch möglich, auch nach meiner Formulierung, die ich da gewählt habe. Also nur weil ich jetzt sage, meinetwegen Frist Freitag, heißt es nicht, dass wir am Dienstag nicht noch irgendwas einstimmig beschließen können. Nein, ich sag nur. Aber grundsätzlich ist es so, natürlich geht es um Konflikte. Regeln sind dafür da, wenn Konflikte entstehen. Das ist das meine. Wenn wir uns ja einvernehmlich sagen, wir machen den Tagesordnungspunkt, dann gibt es keine Probleme. Das Problem ist immer dann, was passiert, wenn wir es nicht tun. Dann gibt es einen Konflikt. Völlig egal, wie groß der ist. Es gibt große Konflikte, es gibt kleine Konflikte. Aber Regeln sind dafür da, um im Konfliktfall zu sagen, so wird es jetzt gemacht. Völlig egal, was ihr wollt. Dafür ist das Ding da. Frank, Joachim, wenn ich die Reihe... Ich sage nur noch mal Augenmaß. Man muss dann aufpassen, lieber Dirk, dass die Regel nicht zum Konflikt wird. Danke, Joachim. Jetzt Frank. Ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir das Raster, wie sich zum Beispiel eine Tagesordnung entwickelt, wie wir damit umgehen und so weiter, dass wir das mal in eine Geschäftsordnung kippen. Insofern unterstütze ich auf jeden Fall den Vorschlag von Dietmar. Lass uns das in ein Pad kippen, alle drüber gucken. Und dann sind wir in 2 Wochen oder sowas oder vielleicht nächste Woche so weit, dass wir das haben. Punkt. Danke, Frank. Ich glaube, dass die Vorgehensweise hatte Dietmar ja auch schon angeregt. Gibt es da jetzt noch Wortmeldungen zu? Sonst müssen wir uns da jetzt nicht weiter dran aufhalten. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 10. Die Fraktion möge einen Brief an das Landtagspräsidium schreiben. Schöne Grüße und so. Also, geht weiter. Und um die Offenlegung der Reisekosten der Ausschüsse bitten für alle Ausschüsse und geplante Ziele pro Reise und pro Nase. Daniel, du hattest ihn eingebracht. Möchtest du da noch weiter erläutern dazu sagen? Ja, zum einen gibt es im Wirtschaftsausschuss den Plan, eine Ausschussreise nach Brasilien zu machen, was eine coole Sache ist. Es stimmt, aber da muss man natürlich vielleicht auch mal überlegen, was kostet sowas. Um das eben einfach im Vergleich zu setzen zu dem, was es bringt. Und ich finde im Sinne der Transparenz, dass man einfach klarlegt, was ist das für eine Reise, welchen Zweck verfolgt sie, was kostet sie und so. Das habe ich in dem entsprechenden Ausschuss angeregt und habe als Antwort bekommen vom Ausschussvorsitz, wir mögen als Fraktion an die Landtagsverwaltung beziehungsweise ans Präsidium ein entsprechendes Schreiben aufsetzen, in dem wir darum bitten, dass das geschieht. Das ist also eine Sache, die dann generell gelöst werden sollte. Einfach die Transparenz in dem Punkt zu erhöhen. Danke, Daniel. Frank, du hattest hier noch eine Anmerkung ins Pad geschrieben. Möchtest du dich da direkt zu äußern? Oder? Entschuldigung, ich habe leider durch die Rückfrage den letzten Satz vom Daniel nicht mitbekommen. Was ich dazu grundsätzlich sagen wollte, ist, dass man den Ausschuss fragen kann, wie damit, wie das Budget ist. Es ist ja nicht so, dass die Landtagsverwaltung so im Einzelnen bestimmt. Also es gibt, glaube ich, eine im Haushalt vorgesehene Posten dafür, wie das verteilt wird, das entscheidet der Ausschuss. Man kann, wenn man da Fragen hat, glaube ich, seinen eigenen Vorsitzenden oder Sekretariat befragen. Ja, Entschuldigung, das stimmt. Also ich ziehe es erstmal zurück. Das habe ich getan, genau das habe ich getan. Das ist die Antwort, die ich darauf bekomme. Gut. Dann habe ich jetzt einmal mich auf der Liste stehen, dann Simone, Daniel und Grumpy. Michelle will auch. Den übersehe ich immer. Das ist. Oh, oh. Also meine Meinung zu dem Thema wäre, dass wir da durchaus das Präsidium auffordern können, das transparent zu machen. Ich finde das gut. Meine persönliche Meinung. Also auch zentral über alle Ausschüsse, dass das nicht für jeden Ausschuss einzeln gemacht wird. Genau. Und jetzt die Simone. Also das ist, denke ich, gar kein großes Geheimnis. Also ich weiß jetzt nicht, aufgesplittert pro Person, aber es wird wohl von Ausschuss zu Ausschuss völlig unterschiedlich behandelt. Also wir haben das damals im Obleutegespräch und da fragte irgendeiner, wie viel haben wir denn insgesamt in der Legislaturperiode als Ausschuss zur Verfügung? Dann wurde der Betrag genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es waren, glaube ich, irgendwie 50.000 irgendwie für den Ausschuss. Und das war jetzt irgendwie kein großes Geheimnis und irgendwelche Leute anschreiben oder die Landtagsverwaltung anschreiben, sondern wahrscheinlich findet man das auch irgendwo, ich denke, im Haushaltsplan oder so. Könnte das mir gut vorstellen, dass das als Reisen für die Ausschüsse dort hinterlegt ist. Danke, Simone. Dann habe ich als nächsten den Daniel, dann den Grumpy und dann den Michel. Also selbstverständlich sind diese Budgetposten im Haushaltsplan, im Einzelplan 01 geregelt. Ne, der Ältestenrat ja letzten Endes berät diesen Einzelplan. Da steht natürlich das Gesamtbudget eben für alle Ausschüsse drin. Was Simone sagt, ist richtig. Die großen Ausschüsse haben 50.000 Euro zur Verfügung. Bei den Unterausschüssen weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf. Die haben weniger. Aber das weiß ich nicht. Was das Schreiben ans Präsidium? Also wir können natürlich das Präsidium anschreiben. Hey, klar. Ich halte das Präsidium einfach nur für den falschen Adressaten. Also insofern... bei allem Respekt, ich glaube, der Vorsitzende oder was hat die Information gegeben. Ich halte die irgendwie für so ein bisschen daneben. Also ganz grundsätzlich zum Ablauf. Den Beschluss für irgendeine Dienstreise befasst einzig und allein der Ausschuss. Die Präsidentin muss im Benehmen mit den anderen, mit den Vizepräsidenten diese Ausschussreise genehmigen. Ja, aber den Beschluss, den faktischen Beschluss, trifft der Ausschuss. Von daher sollte man im Ausschuss auch natürlich darüber gesprochen haben, wo die Reise hingeht, wie lange die Reise ist. Vielleicht sollte man auch über Geld gesprochen haben. Und natürlich sollte man sich auch einig sein, warum man, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal Brasilien auf, warum man nach Brasilien fahren möchte. Dafür mag es ja gute Gründe geben. Das, keine Ahnung. Was die Offenlegung und die Transparenz des Ganzen angeht, bin ich absolut bei dir. Das fände ich gut, wenn das irgendwo offengelegt wird. Ich bin mir aber unsicher, ob das nicht vielleicht sogar schon irgendwo passiert, wir das möglicherweise noch nicht wissen. Ansonsten würde ich aber davon ausgehen, Moni hilft mir, aber da wäre tendenziell wahrscheinlich eher ein Punkt im Ältestenrat, der zu besprechen wäre, was die Offenlegung dieser Abrechnung oder wie auch immer angeht. Das weiß ich nicht, aber das würde ich, bevor wir jetzt das Landtagspräsidium oder wen auch immer anschreiben, sollten wir da vielleicht einmal noch mal vorher klären, ob die Sachen nicht möglicherweise schon irgendwo stehen. Danke, Daniel. Moni meldet sich vehement. Ich habe aber noch den Grumpy und den Michel und den Joachim davor. Grumpy. Ist auch ganz kurz, denn man kann das ja auch parallel machen, wie Daniel schon gerade sagte. Wir können ja im Prinzip ganz offiziell unter voller Nennung des vorschlagenden Ausschussvorsitzenden, der dich da sozusagen, ich vermute mal, in ein bisschen in seiner Art zurechtgewiesen hat. Nö, gar nicht? Okay. Ja, aber ich würde es dann vielleicht so entsprechend trotzdem parallel beim Präsidium anfragen, mit dem Verweis auf, woher der Vorschlag kam oder die Order. Danke, Grumpy. Text zu Ende. Danke. Dann Michel, Joachim und Moni. Also grundsätzlich bin ich dafür, dass wir eine Anfrage stellen. Ich schätze mal, wenn dann wäre irgendjemand in der Verwaltung, der dafür zuständig ist, wer welche Reisen, wann, wo, also der für das Geld zuständig ist, glaube ich, der bessere Adressat, weil der weiß auch, wann diese, also wie viel Geld da ausgegeben wird. Ich glaube, das Präsidium wird nur wissen, wohin es geht und wann. Nur zur Ergänzung, das Präsidium weiß die komplette oder kennt die komplette Kostenrechnung für diese Fahrt. Dann kann man auch da anfragen. Ja, natürlich, aber es muss ja irgendwo gegebenenfalls, ich will ja nur nicht, also den Vorschlag, den Grumpy gerade gemacht hat. Sorry. Ansonsten würde mir noch einfallen, dass wir auch alle in Ausschüssen sitzen. Und dass wir grundsätzlich ja auch erstmal von uns aus veröffentlichen können, dass ein Ausschuss irgendwo hinfährt, wohin er fährt und mit welcher Begründung, denn das wird ja in den Ausschüssen gesagt. Das steht auch im Protokoll. Ja, gut. Steht auch im Protokoll, kann man ja darauf verweisen, man könnte das ja auch sammeln. Die jeweilige Begründung wird ja dazu gesagt, kein Ausschuss fährt einfach irgendwo hin, ohne dass er dabei eine Begründung hat, weil das Ziel ja irgendwie, also die Reise muss ja dann durchaus irgendwie entweder eine Bildungsreise sein oder irgendwas. Also von daher, wir sitzen in den Ausschüssen und wir könnten das auch sammeln und können zumindest diesen Teil schon alleine von uns aus veröffentlichen. Danke, Michel. Als nächsten habe ich Joachim, dann Moni, Frank und Kai. Also ich sehe hier einen Themenkonflikt und dummerweise auch noch zwischen zwei genuinen Piratenthemen. Das eine ist das Thema Transparenz und das andere ist das Thema Hierarchie. Der Ausschuss, ich denke, Transparenz als Einstellung, auch als politische Einstellung, kann nur dann gelebt werden, wenn sie nicht von oben verordnet wird, sondern an der Stelle passiert, wo sie eben erforderlich ist. Das heißt, ich würde an der Stelle auf sowas wie die Autonomie der Ausschüsse setzen und die Möglichkeiten der einzelnen Abgeordneten aus unserer Fraktion dort Einfluss zu nehmen und mich weniger an das Landtagspräsidium wenden, um so eine, ich sag mal, Order de Mufti oder sowas zu erreichen. Ich glaube, dann machen wir uns ein bisschen zum Obst. Ich finde das an der Stelle einfach wichtig, den Ausschuss selber zu transparenzieren, wie auch immer. Danke, Joachim. Ich habe als Nächsten dann die Moni. Ich frage mich auch, was das soll. Also, ich sage was zu seinem Thema und er geht raus. Ja, aber ja, ist ganz viel gesagt worden. Ich glaube schon, dass die Ausschüsse am Ende eines Jahres einen Rechenschaftsbericht auch in irgendeiner Form machen müssen. Und ich glaube, das wäre oder wäre möglicherweise der richtige Weg. Ich finde es schwierig, jetzt die Landtagsverwaltung aufzufordern, wie es hier steht, das pro Nase abzurechnen. Also ich glaube, dass es schon klar ist, dass es eine Reise gibt, wie viele Leute daran teilnehmen, was das komplett kostet. Ich glaube auch, dass man das in Ausschüssen durchaus erfragen kann. Meine Erfahrung war halt auch, dass die da sehr offen mit umgehen und dass wir das transparent machen können. Und ansonsten könnte man höchstens versuchen, dass dann am Ende des Jahres, wird es ja irgendwie einen Bericht über Ausschussreisen gegeben haben, dass man versucht, an diesen Bericht dranzukommen und den dann auch zu veröffentlichen. Wobei ich denke, dass auch eher über die Landtagsverwaltung geht als über das Präsidium. Danke, Moni. Als Nächsten habe ich den Frank, den Kai, den Nico und dann den Olaf. Ja, im Prinzip hast du schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal. Nämlich im Vorhinein, also es gibt ein Budget, das wissen wir, deswegen kann man im Vorhinein schlecht sagen, wie viel pro Person oder sowas ausgegeben wird, weil das ist halt noch nicht ausgegeben, Beschlüsse fassen die Ausschüsse und man kann im Nachhinein sehen, was gemacht wurde, wie teuer es war. Dazu gibt es die abgeschlossenen Haushalte, Ausschuss Haushaltskontrolle, beziehungsweise die halt schon abgeschlossen sind. 2010 ist fertig und es gibt den Bericht vom Landesrechnungshof. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch genauere Angaben zu den vergangenen Reisen findet. Und ich finde, man sollte da mal reingucken, ehe man eine Anfrage ans Präsidium stellt. Danke, Frank. Als Nächsten habe ich Kai, dann Nico, dann Olaf. Eine Frage, ist uns in der Diskussion irgendwas aufgefallen, was nicht öffentlich ist, was tatsächlich im Verborgenen liegt, was man aufdecken oder transparent machen müsste an der Stelle? Und wenn das nicht so ist, worüber reden wir hier? Über eine schöne plakative Transparenzaktion oder worüber reden wir? Danke, Kai. Als Nächsten habe ich Nico, dann Olaf. Ja, okay, klar. Wenn die Sachen tatsächlich offen sind, dann macht es wenig Sinn, da nochmal in den Finger in eine nicht vorhandene Wunde legen zu wollen. Andererseits sollten wir uns da tatsächlich sicher sein. Also ich finde das schon ein wichtiges Thema, wie der Landtag mit Geld umgeht. Und es kann ja auch durchaus zum Positiven gereichen, wenn sich nämlich herausstellt, dass der Landtag und die Abgeordneten sehr sparsam und sehr überlegt mit den Steuergeldern umgehen und sinnvolle Reisen antreten. Dann kann man das ja auch entsprechend dokumentieren und so dem Gefühl entgegenwirken, dass das halt nicht so sei. Aber dafür muss es tatsächlich transparent sein. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt hier fragen müssen, gibt es die Daten, wo sind sie und so weiter, deutet ja eher darauf hin, dass hier wieder mal ein Punkt ist, wo das halt nicht so ist und wo dann Gerüchte im Raum stehen, die dann eventuell auch dazu beitragen, dass so ein Negativbild von Politik entsteht. Und alleine um das da entgegenzuwirken, ist eigentlich ein sinnvolles Ziel, was wir Piraten uns ja eigentlich ständig auf die Fahnen schreiben. Und in meinen Augen müssen wir uns jetzt nur überlegen, wie wir dieses Ziel am besten erreichen. Also ist das Problem da? Das muss recherchiert sein. Ich tippe mal darauf, dass da noch nicht das Höchstmaß an Transparenz erreicht ist. Und wenn das dann so ist, würde ich dafür plädieren, den Dienstweg einzuhalten, sich nicht an irgendein Landtagsreferat zu wenden und dann aufzufordern, hier so und so, weil dann die Frage, dann der einzelne Sachbearbeiter dann vor der Frage steht, wie er da mit der Anfrage umgeht, sondern Chef der Verwaltung ist, ist die Präsidentin und dann müsste eine Anfrage auch richtigerweise dorthin. Und dann müsste dann entschieden werden, wie die dort, wie dann damit umgegangen wird. Und die wird dann ja den Verwaltungsapparat entsprechend anweisen, mit dieser Anfrage richtig umzugehen. Und dann kann man auch vielleicht das in der entsprechenden Art und Weise auch veröffentlichen. Dass wir uns das als Fraktion jetzt auf die übernehmen, diese Aufgabe, also halte ich echt für verfehlt, weil wir haben echt genug genug damit zu tun, unsere eigenen Dinge hier auf die Kette zu kriegen und sollten jetzt nicht noch dazu übergehen und Sachen, die im Feld der Landtagsverwaltung liegen, jetzt für die zu erledigen. Ich glaube, da überschätzen wir uns gnadenlos. Danke. Danke, Nico. Als nächsten habe ich Olaf, dann Moni. Dass wir alle für weitgehend zu transparent sind, das schätze ich mal keine Frage. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Sache jetzt hier so unheimlich auf diese Metaebene Transparenz und wie kriegen wir das da hin oder so, weil es ist hier ein ganz praktischer Fall vorgefallen. Der Daniel fragte den Ausschussvorsitzenden nach den Kosten. Und wenn ich dich verstanden habe. Es ist schon so, dass mir klar ist, es gibt irgendwo ein Budget und das steht auch irgendwo oder so, aber ich wollte eben, dass diese Informationen auch veröffentlicht werden. Das war eigentlich mein Begehr. Und ja, okay, es geht aber trotzdem in die, also die Argumentation ist trotzdem die gleiche. Und als er diese Frage stellte oder als er das vorgeschlagen hatte, wurde er aufgefordert, doch bitte sich ans Präsidium zu wenden. Ich selber, wenn ich jetzt die Idee gehabt hätte, das machen zu wollen, hätte auch geglaubt, dass das Präsidium der falsche Ort wäre. Und ich habe so das Bedenken hier, dass wir uns irgendwie, haben wir alle irgendwie Angst, uns lächerlich zu machen, dass wir hier irgendwo was Falsches machen. Und da ist aber doch der Vorschlag, den der Grampi gebracht hat, eigentlich ideal. Weil ich finde also allein schon diesen Verweis auch sehr fraglich. Und genau damit kann ich mich doch völlig aus der Affäre ziehen, indem ich ganz einfach sage, ich habe die Frage oder die Aufforderung an den Ausschussvorsitzenden gestellt und der hat mir gesagt, ich müsste diese Frage ans Präsidium stellen. Punkt aus. Damit bin ich aus der Affäre. Wenn jetzt jemand wirklich einfach zu blöd war und sag mal so, das ist ja genau das, was wir jetzt zum Teil glauben, dass der Ausschussvorsitzende da irgendwie daneben gelegen hat, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Oder wir packen das Ganze ganz, ganz neu an. Aber warum? Wir haben jetzt einen Ansatzpunkt und dann können wir uns danach überlegen, wir werden ja eine Antwort vom Präsidium kriegen. Selbst wenn sie sagen, sind wir nicht zuständig, meldet euch da und da. Aber dann ist, glaube ich, die Aussage vom Präsidium hat mehr Gewicht als jetzt die Aussage von dem Ausschussvorsitzenden. Und deswegen sollten wir das einfach so machen, einfach den praktischen Weg gehen und danach dann gucken, was dabei rauskommt, um dann zu gucken, wie können wir noch mehr Transparenz schaffen, reicht uns die Transparenz und so weiter. Also wir diskutieren jetzt hier schon die ganze Zeit über eine Sache, die irgendwie meiner Meinung nach eine Stufe danach ist. Danke, Olaf. Ich habe jetzt noch Moni und Dietmar auf der Rednerliste und ich habe jetzt so langsam ein bisschen das Gefühl, dass wir beim wiederholenden Teil der Diskussion angekommen sind. Vielleicht wäre es sinnvoll, irgendwann jetzt zu sagen, wir wollen über einen Antrag entscheiden oder nicht. Ich würde gerne einen praktischen Vorschlag machen. Ich würde jetzt hergehen Pause. Und würde mal in der Verwaltung anrufen, kurzen dienstlich, mal eben fragen, wo die Sachen veröffentlicht werden. Und wenn wir genau wissen, wie der Sachstand da ist, dann können wir da weiter drüber diskutieren. Wenn wir genau wissen, wo finden wir die einzelnen Angaben, dann können wir sehen, reicht uns das und was machen wir dann. Ich würde das halt im Laufe dieser Woche machen. Oder gut, nächste Woche dann. Und ich würde euch dann dementsprechend informieren und dann können wir gucken, wie ist der Stand. Gut, dann hätte ich gerne vorab, bevor Dietmar dran ist, von Daniel das okay, ob die Vorgehensweise für dich als Einbringender okay ist. Dann Dietmar bitte noch. Ich war so freundlich, das hier schon eben off-topic so in Reihe zu sagen. Genau, danke, super Moni. Aber jetzt eins, ich finde das toll, dass du das machen willst, aber wir haben einen Fraktionsgeschäftsführer und wir haben super Fraktionsmitarbeiter und es ist meines Erachtens deren Job, nämlich diese Recherchetätigkeit zu machen. Guck mal, wenn ich sage, ich mache das, dann heißt das nicht in notfalls, dass ich jetzt in diesen Telefon okay. Ich kümmere mich darum. Okay. Gut, Dann sind wir hier beim Ende der Diskussion. Björn nimmt das Ganze auf für die nächste Fraktionssitzung, wieder als Tagesordnungspunkt. Der kriegt das ja auch alles mit. Ne? Läuft, Björn, oder? Dankeschön. Gut, dann gibt es da keine weiteren Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist die Nummer 11. Wir waren eben mit der Nummerierung ein bisschen durcheinander. Für alle, die jetzt nicht mitgekommen sind, wir sind in Zeile 204. Nachbesprechung der Plenarsitzungen im Dezember. Regelmäßig zu wenige Piraten im Saal. Termine, in Klammern, Fragezeichen. Teilweise wenig Interesse an Rede der Fraktionen bzw. Reden über Twitter verfolgt. Franks 2 Cent sollten das, glaube ich, sein. Joachims Rede steht da noch als Unterpunkt, ohne weitere Erklärung. Frank, du bist da jetzt genannt. Ja, ich wollte nur kurz erklären. Ich habe das Pad ein bisschen als Notizblock benutzt. Also auch bei anderen Punkten hatte ich ja auch Anmerkungen gemacht. Der Punkt ist nicht von mir nach Besprechung der Plenarsitzung. Ich hatte zwar auch das Bedürfnis, hätte es besser gefunden, wenn wir das schneller gemacht hätten. Jetzt haben wir ja schon Januar. Aber ich erinnere mich noch, dass ich das da hingeschrieben habe, und ich erinnere mich auch noch, warum ich das hingeschrieben habe, weil ich fand nämlich gerade bei der letzten Sitzung, wie soll ich mal sagen, waren wir voll angekommen, da wo wir nicht hin wollten. Sprich, wir haben uns nicht mehr unterschieden von anderen Fraktionen, meiner Meinung nach, was die Anzahl der Anwesenheit, also prozentuale Anzahl der Anwesenden anging, beziehungsweise die Beschäftigung der einzelnen Abgeordneten, während da vorne am Podium Reden gehalten wurden. Und insbesondere war es leider auch bei einigen unserer Redebeiträge so, dass sich das Verhalten unserer Abgeordneten da irgendwie nicht unterschieden hat. Also sprich auch die Aufmerksamkeit nicht höher war, obwohl ein Pirat vorne gestanden hat und sich zu politischen Themen geäußert hat. Soweit. Danke, Frank. Dann habe ich als nächsten Moni und dann den Kai. Ja, es hat. Ich habe das als Tagesordnungspunkt da reingeschrieben und ich habe auch darunter geschrieben, Joachims Rede, da haben wir gestern drüber geredet. Bei allen Plenarsitzungen gab es irgendwie ein bisschen Unmut, weil das war halt da Joachims Rede und es waren auch mal andere Punkte. Und ich möchte gerne, dass diese Nachbesprechung der Plenarsitze als erster Tagesordnungspunkt nach der Plenarsitzung auf die Fraktionssitzung kommt und nicht verschoben wird. Weil ich glaube, es macht dann manchmal zwei Monate später einfach keinen Sinn mehr. Und ich finde das total wichtig, dass wir das reflektieren und dann auch gucken, was können wir besser machen oder einfach auch mal frustlos werden. Ich weiß, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, sie fanden das und das einfach blöd, was da gesagt worden ist. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir da hier ganz offen mit umgehen und das möglichst zeitnah. Und das können wir vielleicht schaffen, indem wir das wirklich als ersten Tagespunkt nach der Plenarsitzung dienstags dann auch aufgreifen. Okay, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen als Antrag auf. Gibt es da Gegenrede zu? Sonst könnte man das als Top. Was wäre das dann? Müsste einfach mit in diese Geschäftsordnung. Dirk, mach es. Gut, dann wäre als nächster Kai auf. Ja. In Bezug nehmend auf Frank, ich habe das auch kritischer gesehen mit unserer Anwesenheit als sonst, aber ich würde dir da deutlich widersprechen wollen, dass wir uns da denn miteinander auf dem gleichen Niveau bewegen, sondern wir waren tatsächlich größtenteils immer mit mehr als 50% der Leute da. Ich habe das relativ genau beobachtet und habe auch versucht, darauf zu achten, dass ich dann rechtzeitig wieder drin bin, wenn irgendwas ist. Was mir aber überhaupt nicht schmeckt, ist unser Verhalten im Plenum. Einige von uns wissen schon, dass ich das nicht so mag. Ich finde nicht, dass wir die Fraktion der Zwischenrufer und Schwätzer während die anderen reden sein sollten. Also mir geht das ziemlich auf die Nüsse, dass ich Reden anderer Abgeordneter teilweise nicht verfolgen kann, weil um mich herum geschnattert wird bis zum geht nicht mehr. Ich finde das unerträglich. Ich würde da wirklich bitten, wer unglaublichen Mitteilungsbedarf hat, der soll mit seinem Friseur reden in der Pause oder so, aber bitte während des Plenums sich da tatsächlich auf ein Mindestmaß zu beschränken, das fände ich wirklich toll. Danke. Danke, Kai. Ich denke, von deiner Maßgabe jetzt sind Weihnachtsbaumreden ausgenommen. Okay. offensichtliche Satire im Plenum ist natürlich auch wunderbar und wenn es Unterhaltungswert hat, ist natürlich auch ein Geräuschpegel ganz normal. Aber ich möchte bitte auch die Chance haben, anderen Abgeordneten zuhören zu können. Und ich bin da vielleicht tatsächlich gehandicapt. Wenn ich Geräuschpegel um mich herum habe, habe ich Probleme, den Abgeordneten zu folgen. Okay, Weihnachtsbäume und CDU mit Internet sind raus. Simone, Dietmar und dann Michelle. Ich spare mir jetzt ein Intro-Wort. Ich möchte darüber noch einen Schritt hinausgehen. Also wir sind eine kleine Fraktion mit 20 Leuten, ja, und dann sind wir eben manchmal nur 18 oder 15. Aber wenn da verdammt noch mal einer von uns da vorne steht, und das ist, denke ich, auch bei allen immer noch mit relativ viel Nervosität verbunden und man hat sich Gedanken gemacht und hat seine Rede vorbereitet, dann muss es möglich sein, diese 4 Minuten oder 8 Minuten verdammt noch mal seinen Kopf hochzuheben und mal zuzuhören und nicht unten daddeln und in dem Augenblick in der Sekunde twittern müsst oder irgendeinen Beitrag lesen müssen. Zollt doch bitte euren Kollegen den Respekt und dann kriegt er auch mit, wann mal geklatscht werden muss. Das ist eh keine große Klatschkulisse, Geräuschkulisse bei so wenigen Leuten. Und das muss doch mal drin sein, dass ihr euren Kollegen aus der Fraktion diesen Respekt und diese Aufmerksamkeit gebt. Bitte. Danke, Simone. Als nächsten habe ich Dietmar, dann Michelle. Jo, alles richtig, alles gut, alles schön. Ein kleiner Hinweis an Kai, du weißt, wo die meisten Schwatzer herkommen und die vor allen Dingen die am lautesten sind. Das sind einmal die zu deiner Linken, in der Regel im Plenum. Da wird also massiv gelabert, ganz besonders von Seiten der Ministerbank. Frau Steffens ist da führend, möchte ich fast sagen. Die ist dermaßen laut und die vor allen Dingen, ja, das ist ja zur Sache, weil das wenigste Gequatsche kommt ja nur aus unserer Fraktion. Ich erlebe unsere Fraktion, wie sie da sitzt, relativ schweigend. Ab und zu, bitte? Ja, Simone sagt sogar tot. Zwischenrufe sind natürlich sowieso davon ausgenommen, von dem, was Kai sagt, denke ich mal, denn die sind ja nun mal, gehören zum Plenarablauf dazu. Das ist das eine. Das andere ist, jawohl, Respekt, Simone, Respekt zollen dem Redner, der da vorne steht, das ist meines Erachtens sowieso Grundregel. Das Dritte, jemand hat hier reingeschrieben, Joachims Rede, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Rede, sondern es ist ja eine wichtige Rede und es ist eine Generalrede. Ich weiß jetzt nicht, wer es da reingeschrieben hat, aber jetzt ist dieser Joachims Rede umrahmt von der Anregung von Moni, das bitteschön in der Sitzung nach der Plenarsitzung zu tun. Und damit ist der Punkt vom Tisch oder so. Nicht, nee, ist nicht so gedacht. Der Eindruck wird jetzt durch das Protokoll so erweckt. Und wüsste gerne mal, wer das da jetzt überhaupt aufgenommen hat. Danke. Ja, Moni hat das gesagt. Dreimal schon. Ich habe gesagt, dass ich nach der Rede mit vielen Leuten gesprochen habe und dass ich da deutlich Kritik vernommen habe. Da hattest du dich gerade unterhalten, Dietmar. Genau. War ein Spaß. Danke, Toso. Und dass ich gesagt habe, dass man sowas hier auch aufgreifen muss, auch wenn es halt mal Kritik ist und dass wir das nicht unter den Tisch kehren sollten, sondern darüber reden sollten, das immer sehr zeitnah. Okay. Entschuldigung. Ich möchte mich nochmal für die Entgleisung entschuldigen. Michelle, du stehst als Nächster auf der Rednerliste. Ja, wir sind neu im Parlament. Viele von uns sind noch nicht so bewandert darin, Reden zu schreiben oder Reden zu halten. Wir lassen diese typischen Klatschpausen in unseren Reden nicht regelmäßig. Lassen wir die nicht, das ist mir aufgefallen. Dadurch ist es sehr schwer, einer Rede zu folgen und an der richtigen Stelle auch seine Zustimmung zu bekunden. Vor allen Dingen ist es bei einigen von uns so, ich nehme mich da durchaus nicht aus, dass sie zu viel Redetext haben und plötzlich in so eine Bredouille kommen, sehen, die Lampe leuchtet irgendwie, man hat nur noch 3 Minuten Zeit, Panik. Man redet in einem durch. Es ist ganz, ganz schwierig, wirklich diese Pausen zu finden. Und um die zu finden, muss man zuhören. Und da wird es wirklich schwierig. Ich habe ja jetzt gerade in der letzten Sitzung auch öfters mal ganz vorne gesessen, wo man sehr gut hört. Und trotzdem ist es schwierig, wenn man merkt, dass hinter einem das Interesse doch, sagen wir, weniger begeistert ist, als es sein könnte. Ich glaube nicht, dass jeder zu jeder Aussage von unseren eigenen Rednern irgendwie plötzlich in Hysterie ausbrechen muss, aber es würde schon irgendwie auch zum guten Klima beitragen, wenn jemand wirklich was Schlaues sagt, dass man dann auch mal die Hände hochhebt und da reinklatscht. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil zu Joachims Rede, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir so ein bisschen zweigeteilt darüber reden, weil wir jetzt alle nur über die Aufmerksamkeit reden, würde mich da erst noch zurückhalten. Danke. Michelle hatte ich mich gerade noch gemeldet. Ich möchte darauf eingehen, was Michelle sagte. Er hat bei einer meiner Reden letztens vorne gesessen und das hat mit der Beifallsbekundung übrigens hervorragend funktioniert. Du darfst den Satz selbstverständlich sagen. Wenn einer von uns klatscht, heißt das meistens, er hat zugehört und da wurde was Schlaues gesagt. Und spätestens dann kann man hochgucken vom Handy und einfach mitklatschen. Meistens klappt das. Meistens ist das gut. Ja, der Michel hat auch große Hände, das klappt ganz gut. Ich bin jetzt als Vorklatscher. Aber hat er hohen Wiedererkennungswert. Okay. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Gibt es noch weitere Fragen zu dem Tagesordnungspunkt? Sonst würde ich jetzt erst die Pause einläuten. Den zweiten Teil. Genau, wir können gerne eine Pause machen, aber ich glaube, das Bedürfnis, über Teil 2 danach noch zu reden. Also Joachims Rede. Teil 2 oder Top 12? Joachims Rede. Also Teil 1 war auch. Achso, Joachims Rede. Das war Teil 2, das war, womit ich nichts anfangen konnte. Gut, bis 11.45 Uhr Pause, sehe ich das richtig? Gut, lieber Stream, bis 11.45 Uhr ist Pause. Und es gibt Kuchen. Der Stream kann auch Kuchen. Also der Stream läuft. Bild und Ton, das ist schön. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Fraktionssitzung. Bevor wir mit dem Punkt über Joachims Rede weitermachen, hat der Dietmar darum gebeten, noch kurz das Wort an die Fraktion richten zu dürfen. Gibt es dazu Neujahrsansprache halt, ne? Neujahrsansprache des Dietmar. Also ganz so wild nicht. Nee, genau. Und jetzt ganz untypisch, ganz kurz. Alle wissen es, alle haben es schriftlich vorliegen, alle haben es gehört und hoffentlich auch in ihre Kalender eingetragen. Es geht um die heute ablaufende Deadline zur Einreichung von Fragen, die Robert und ich am Donnerstag mit in die Klausurtagung Haushalt und Finanzen nehmen können, sollen, wollen. Die Referenten sind alle informiert, nochmal zusätzlich, auch gestern in der Referentenrunde. Und wie auch immer es vielleicht nicht mehr alle so auf dem Schirm haben, es könnte ja sein, dass die Abgeordneten selber noch die eine oder andere Frage auf der Pfanne haben, bitte reicht sie uns ein. Also die Deadline ist zwar heute, aber wenn die Fragen dann morgen bei uns vorliegen. Ja, die Deadline ist heute, aber ich sage, wenn die Fragen uns morgen vorliegen und sie nicht so üppig ausgestaltet sind, dass wir sie möglichst auch noch schriftlich vorab irgendwem hin rüberleiten müssen, gebt sie uns. Also, nicht, falls ihr was habt, bitte einreichen. Denn es sind bis jetzt, wenn ich das richtig vernommen habe, Matthias, widersprich mir bitte, keine Fragen eingegangen, richtig? Also gut, es sind vereinzelt Fragen eingegangen, aber jedenfalls nicht wie erwartet. Aber nicht von allen und ich möchte hier einfach nur mal darauf hinweisen, wenn da noch was ist, was die Referenten, also Heidemarie hat uns ein paar Sachen geschickt, wir haben noch ein paar von anderen Referenten, aber bitte, wenn ihr jetzt noch was habt, ihr sollt jetzt damit hier dran erinnert werden, das wäre toll, wenn die Sachen heute kämen, aber das ist ja auch ausreichend kommuniziert worden. Dankeschön. Danke Matthias, danke Dietmar, dann können wir jetzt mit der Tagesordnung weitermachen. Wir waren beim Tagesordnungspunkt 11, kommen jetzt wieder in Zeile, also nach Joachims Ansprache im PET, Zeile 221. Es geht um Joachims Rede. Wer möchte dazu den Aufschlag machen? Okay, dann kommen wir zum... Super. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Möchte jetzt wirklich keiner... Ich meine, wer schreibt das da rein? Dietmar. Ach Quatsch, Michelle, ich habe euch verwechselt, tut mir leid. Macht nichts, ich rede ja eh nicht lange. Das ist egal, dass ich nicht gut klinge. Ihr könnt mich verstehen. Ich kann mir die Nase zuhalten, dann wird die Stimme wieder höher. Ist das besser? Das mit dem Verstehen hat ja vielleicht auch gar nichts mit der Stimme. Das stimmt, das hat eher was mit Verstand zu tun, da war was. Okay. keine weiteren Ausführungen. Ich wollte was zu der Rede sagen. Ich habe zu der Rede von einigen Leuten durchaus Kritik vernommen, so wie die Monia auch. Die hat es ja dann auch da reingeschrieben. Ich fand die Rede alles in allem okay. Ich habe diesen Entwurf vorher bekommen und hatte den irgendwie mitgenommen und habe so ein bisschen mitgelesen, was da so drin steht. Für mich persönlich, und damit möchte ich ein bisschen Aufschlag machen, waren so einige Absätze ein bisschen rot gefärbt. Das war mir ein bisschen zu sehr Verstaatlichung, Vergesellschaftlichung von irgendwelchen Sachen. Zu viel Kritik an der freien Marktwirtschaft und an der sozialen Marktwirtschaft. Und hinterher wahrscheinlich diesem Zeitdruck geschuldet wurden, einige Absätze rausgelassen. Was mir besonders aufgefallen ist, war, dass der komplette Absatz über Integration rausgefallen ist, wo wir gerade dazu eigentlich in Bochum eine lange Diskussion hatten und einen guten Antrag auch auf Bundesebene haben. Was ich jetzt komisch fand, also das sind 3-4 komplette Absätze, die da rausgefallen sind, die nicht gehalten wurden. Ich weiß nicht, wie du da die Auswahl getroffen hast, ob das so spontan kam oder so. Das ist auf jeden Fall mir besonders aufgefallen. Und hinterher auch im Bereich Bus und Bahn, dass da auch Teile einfach weggefallen sind, die nach meinem Verständnis leider auch zum Verständnis dieses ganzen Absatzes der Schlüssel waren. Und du damit Halbsätze gesagt hast, die leider irgendwie im Raum stehen geblieben sind. Aber okay. Was ich frage ist, oder die Frage, die ich dabei hätte, ist, gab es zu dieser Rede auch eine Vorbereitung, so wie das ja beim letzten Mal war, dass die Referenten ihre Teile beigetragen haben und das dann zusammengefasst wurde? Wenn ja, gab es eine Rückmeldung zu diesem Integrationsteil, dass also fast eine ganze DIN A4-Seite von den 16 gar nicht auf die Bühne gekommen ist? Ja, okay. Also erstmal danke für deine Kritik. Ich persönlich fand die Rede unter den Umständen, unter denen sie gehalten wurde, auch was die Genese betrifft, gut. Es gibt grundsätzlich 2 Kritikpunkte. Ich habe auch selber 2 Kritikpunkte an mich. Das eine ist die Rede selbst und das andere ist die Erstellung der Rede. Vorneweg, das mit dem Integrationsblock, der sehr, sehr lang war, hat mir selbst sehr leid getan. Ich habe eine Punktlandung hingelegt von der Zeit her mit 40 Minuten eine Sekunde. Ich hätte eigentlich lieber 35 oder besser noch 30 Minuten geredet, dann wäre noch mehr rausgefallen. Dann hätte ich auch an einigen Stellen nicht irgendwie künstlich beschleunigen müssen beim Ablesen der Rede. Zur Genese selber. Wir hatten ohne jetzt unseren beiden Referenten, die dafür zuständig waren, nämlich Matthias Bock und Robert Arnold, da jetzt in den Rücken zu fallen. Wir hatten ein Zeitschema vereinbart zur Vorbereitung der Rede. Ich habe ja auch in der Fraktionssitzung vorher noch gesagt, ihr kriegt heute Nachmittag noch die Rede. Das ging dann aber nicht, weil ich während Laumann gesprochen hat, noch am Kürzen war. Und das ging sehr schnell und durch dieses schnelle Kürzen sind wahrscheinlich auch die ein oder anderen logischen Verbindungen im ÖPNV-Teil rausgefallen. Mir war es sehr wichtig, in der Rede auch einen ideologischen Standpunkt zu beziehen. Dass du den jetzt als rot interpretierst, zeigt mir nur, dass ich persönlich das, was ich eigentlich überbringen wollte, nicht übergebracht habe. Ich habe grundsätzlich Kritik und ich denke, wenn man auf eine Haushaltseingabe mit einer Grundsatzrede, die so lange ist, antwortet, darf man an der Stelle auch ein bisschen ideologisch außerhalb des klassischen Liberal-Sozialrahmens werden. Vom Wording her, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sämtliche Formulierungen, die sich auf Sparen bezogen, sind von mir durch Kürzen ersetzt worden. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt. Und ich habe in den einleitenden Worten, und da hat mir dann am Abend vorher aus der Not heraus Harald auch noch geholfen, ich habe ihn darum gebeten, ich sage, ich brauche ein paar Dinge, wo man einfach grundsätzlicher werden kann. Und zwar in der Landespolitik grundsätzlicher werden kann. Der Aufschlag war dieses, die Regierungen sind Getriebene der Finanzmärkte, das kann wohl keiner bestreiten. Das ist auch etwas, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung im Landschaftsverband heraus noch selber mitgekriegt habe, wenn man immer wieder mitkriegt. Und das war nach 2008 so, dass die kommunalen Gelder für gewisse Dinge wie beispielsweise Medienankauf von Schulen, da entspannte sich die Situation vor 2008 gerade wieder, dann wieder zurückgefahren worden sind, die Kommunen wieder in die Bedrulle geraten sind. Da kann ich an der Stelle mit gutem Bewusstsein wirklich nicht mehr von Sparen sprechen, sondern von Kürzen. Kürzen zugunsten eines Finanzmarkts, der viel Kapital gefressen hat. Von daher Marktkritik, ja. Und zwar habe ich an der Stelle, und das war eigentlich eine recht pfiffige Idee, ich hatte auch Robert und Matthias Bock gebeten, im Vorfeld das zu tun. Nur ich muss mal einfach sagen, ist der Harald da virtuoser, mir ein paar Zitate erbeten von ordoliberalen Gurus, die ja durchaus für Marktregulierung sind und die aus dem liberalen Bereich kamen. Also die politische Idee war an der Stelle so ein bisschen auch die FDP zu provozieren, die wirklich konstant das Maul gehalten hat während dieser Rede. Da gab es keinerlei Zwischenrufe, keinerlei gar nichts, als ich deren Gurus zitiert hatte. Da ging es einfach nur darum, es muss eine Regulierung her, zumindest der anderen Dinge. Und dass meine Überzeugung als Pirat in Richtung Gemeinwohl und Commons geht, ist ja unbestritten. Und ich denke, das spiegelt sich in der Piratenpartei weniger im Grundsatzprogramm. Das ist nachher dann, oder nee, vorher eigentlich schon. Marktkritik ist ja beschlossen gewesen in Bochum schon, und zwar in dem Wirtschaftsteil Punkt 2. Da habe ich mich berechtigt gesehen, das mit reinzunehmen, dass man im Grunde genommen schon einen konkreten Aufhänger in unserem Parteiprogramm schon auf Bundesebene hat. Das sind nämlich diese ÖPNV-Geschichten. Stichwort Mobilität ist allgemeines Recht, gehört eigentlich dem Gemeinwohl und weniger Marktzwängen unterworfen. Und an dem mit dem Aufhänger habe ich letztlich die Rede aufgezogen an der Stelle. Ich weiß nicht, wenn dabei rausgekommen sein sollte, ich sage das nochmal, das Stichwort Rotfärbung, wie du es sagst, dann ist das nicht meine Absicht gewesen. Vielleicht vertrete ich aber auch Positionen, die sehr, sehr leicht als rot zu interpretieren sind. Ich sehe die aber gar nicht da. Ich sehe im Gegenteil aus den Dingen, denen ich mir in letzter Zeit beschäftigt habe, dass in puncto Solidarität die Linke eine strategische Koalition mit der FDP eingegangen ist, indem sie dadurch, dass sie sich zu Bündnissen nicht bereit erklärt, eigentlich den neoliberalen Marktideologien immer Vorschub geleistet hat. Das muss man der Linken deutlich vorwerfen. Das ist an der Stelle nicht rausgekommen. Ich werte die Rede, auch wenn ich selber nicht ganz damit zufrieden bin, dennoch als Erfolg. Denn die Frau Kraft hat sich in ihrer Antwort auf die Erklärungen der anderen Fraktionsvorsitzenden gleich zu Anfang ihrer Rede was geschlagene 7 Minuten Zeit genommen hat, ist nur auf die Piratenrede eingegangen. Das fand ich, auch wenn sie harte Kritik geäußert hat, eigentlich als sowas als ein Erfolg für die Fraktion. Was die Genese der Rede angeht, nochmal, wir hatten eine Frist gesetzt. Es kam dann etwas von Matthias und Robert mit der Begründung, es stehen noch Zuarbeiten aus den einzelnen Referaten, Fachreferaten aus. Die kamen dann, die haben die beiden gesammelt, hintereinander kopiert, den einen oder anderen verbindenden Satz zusammengebaut und mir das Ganze dann überlassen. Und dann kam interessanterweise noch der Einwand, ihr hattet ursprünglich erwartet, die Rede sollte kürzer gewesen sein. Dann, die Ansage, die war erst 15 Minuten. Kommst du dann bitte ans Mikro für den Stream, Matthias? Also mal zu der Genese. Hier in der Fraktionssitzung, bitte im Protokoll nachschauen, wurde gesagt, Haushaltsrede 15 Minuten. Robert Arnold und ich, kein Problem, 15 Minuten kriegen wir hin. Bezogen auf die Schwerpunkte, die in der Rede enthalten sein sollten, haben wir die Fraktion mehrfach gebeten, sich im Vorfeld zu äußern. Das ist erst danach geschehen. Also haben wir uns in dem Teil, was die Inhalte angeht, zunächst einmal auf das schwerpunktmäßig konzentriert, was wir im Vorjahr hatten. Also ÖPNV, Bildung, da war Open Government mit dabei und haben uns dementsprechend darauf konzentrieren wollen. Dann hat mich am Donnerstag die Nachricht erreicht, dass die Rede ausgeweitet ist auf Wunsch der Regierungsfraktionen auf 40 Minuten. Und wir haben Input eingearbeitet aus allen Teilen, die uns Input gegeben haben. Simone kann das bestätigen, das kann das bestätige ich auch. Der Bereich ÖPNV bestätigen, das kann der Bereich Bildung bestätigen. Wir sind hier rumgegangen und haben Input aus allen Bereichen, auch Europa, Nico kann das bestätigen, beziehungsweise der Tom, eingearbeitet. Die grundlegende Frage ist übrigens auch, die ich hier in den Raum stelle, ob Referenten eine komplett fertige Rede hier abliefern sollen. Darüber können wir auch gerne mal reden. Wir haben Input geliefert innerhalb von 2 Tagen übrigens von Seiten der Referenten für eine Rede für 40 Minuten. Beim letzten Mal waren das 2 Wochen, die zur Vorbereitung dort vorgesehen waren. An der Stelle möchte ich einfach mal ganz kurz erwähnen, dass wir hier ein rein organisatorisches Problem hatten, das wir aus unserer Referentensicht gelöst hatten, indem wir den Input geliefert haben, der von der jeweiligen Seite zu erwarten war. Wenn die Rede dann in einem nicht haltbaren Zustand, Joachim, wie du das jetzt gerade hier in den Raum gestellt hast, gewesen sein sollte. Das Skript ist im Vorfeld rumgeschickt worden, auch an andere Personen. Wir können uns gerne diesen Entwurf angucken. Wenn die anderen Fraktionen dann auch nur 30 Minuten der Redezeit ausschöpfen, okay, dann können wir uns auf weniger Dinge konzentrieren und uns auf die sprachlichen Feinheiten dann eher konzentrieren. Nein, Matthias, ich muss dem direkt entgegnen. Alle Texte zusammengenommen. Ihr habt dann sehr schnell gearbeitet, das stimmt. Ich habe euch gesagt, ich will euch da keinesfalls in den Rücken fallen. Das ist einfach insgesamt unglücklich gelaufen. Alle Texte zusammengenommen, aus allen Teilen, die ihr zusammengebaut hattet, hätten nach meinem Sprechtempo etwas langsamer, was beim letzten Mal zu schnell war, ich habe ja Vergleichstexte von früher gehabt, 50 Minuten ausgemacht. 50. Ernsthaft. Doch. Ja, wir nehmen als Anhaltspunkt die Wörter aus dem Protokoll, gucken uns die Anzahl der Wörter an, die du letzte Mal in 40 Minuten geredet hast. Wir haben sogar etwas weniger abgeliefert. Wenn du das Sprechtempo variierst, dann obliegt es natürlich dir. Aber es sind auch erhebliche Teile in die Rede eingeflossen nach der Vorlage. Und da muss ich sagen, okay, wenn da noch 2, 3 Seiten eingebaut werden bei 16, dann wird es natürlich zeitlich knapp. Das ist ein schöner Dialog, das ist bestimmt auch, es ist aber vielleicht für beide Seiten so ein bisschen erhellend, sich mal darüber zu unterhalten, muss aber nicht in der Fraktionssitzung vielleicht geschehen. Wäre mein Einsatz jetzt an der Stelle, weil ich doch in die Gesichter hier rundherum sehe und das Gleiche sehe, was bei mir auch vorherrscht, nämlich dass das im Vier-Augen-Gespräch vielleicht besser aufgehoben ist oder in einem Gruppengespräch. Gut, aber wir haben ja jetzt den Tenor offen rübergebracht, glaube ich. Wir können das auch gerne jetzt machen. Mir ist das im Endeffekt auch wurscht. Ich sehe halt nur beim Rest der Fraktion ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit schwindet. Gut, dann weiter. Also ich habe als Liste, also nach dieser... Nach dem Hin und Her habe ich jetzt eigentlich noch Robert, Michelle und dann dich, Moni. Robert. Ja, danke. Dich hatte ich bis jetzt nicht, Dietmar. Als ich die Masse der endgültigen Rede, du hast ja ungefähr eine Stunde vor deiner Rede, hast du, glaube ich, noch ein paar Manuskripte rumgereicht, hatte ich schon das Gefühl, oder zwei, genau, hatte ich schon das Gefühl, das ist viel zu viel. Das schaffst du in der Zeit gar nicht, auch wenn man sieht, ich glaube, das ist der Ausdruck, ne, da kein Zeilenabstand zwischen. Gut, das ist ein, ich weiß nicht, wie du das vorher durchgehst, das zeitlich anpasst, das war vielleicht ein bisschen unglücklich, weil man dann hinterher in der Tat in die Bredouille kommt. An der Rede gestört hat mich dann insbesondere der Teil der Gegenfinanzierung, da dort dann Positionen aufgestellt worden sind, quasi im Namen der Fraktionen, die ich nicht im Parteiprogramm finde. Also die Vermögensteuer müssen wir nicht reden, aber wenn wir dann auf einmal auch eine deutlich höhere Erbschaftssteuer fordern und dann auch, gut, die Finanztransaktionssteuer gibt es in anderen Landesverbänden, soweit ich weiß, das kann man vielleicht noch herleiten, aber auch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes gefordert wird, dann geht das über das hinaus, was Dietmar und ich in unseren Reden gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn Umverteilungen nicht ausreichen, dann geben wir die Vermögensteuer an. Ne, das war so unser Tenor. Und also es war schon eine Wenn-Dann-Beziehung. Ja, wenn ihr nochmal genau hinhört, wir haben immer gesagt, so erst Umverteilungsmaßnahmen, das wird wahrscheinlich nicht reichen, das haben wir auch gesagt. Und das ist eigentlich auch für jeden verständlich gewesen. Also deswegen weiß ich nicht, ob man da auch wirklich dann nochmal... um die Linie klar zu zurren, wirklich immer für alles nochmal ein Vier-Augen- oder ein Sechs-Augen-Gespräch braucht. Dann kam halt der Punkt, okay, Umverteilung reicht nicht, dann gehen wir in die Vermögensteuer. Das sind Forderungen, die ich bei uns in der Partei weder auf bundespolitischer Ebene in irgendeiner Form im Programm finde, noch in NRW. Und Dann kommt eben dieser Punkt hinzu, den Michel schon gesagt hatte, das jetzt auch, ist ja im Hamburger Abendblatt, taucht das auf, dann in der Welt. Da hast du aber auch gesagt, das ist dein Punkt und nicht der der Piratenfraktion, dass du halt die Vergesellschaftung natürlicher Ressourcen forderst, wo ich mich frage, was alles eine natürliche Ressource, gehört Arbeit dazu, ist es Öl, sind das Bäume, ist es, also was verstehst du unter natürlichen Ressourcen? Da müssten wir uns vielleicht nochmal so drüber unterhalten, aber dann habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht eine persönliche Agenda verfolgt wird und nicht die der Piratenpartei oder der Fraktion, und das wäre eine Kritik, die ich hier äußern möchte. Danke. Danke, Robert. Ich habe als Nächsten den Michel, dann die Moni, dann den Dietmar. Ich sehe das auch so, dass ich auch die Aussage von gerade so deute. Joachim, du hast gerade gesagt, ich sehe die Position nicht rot. Was ich schwierig finde, ist, du hältst deine Rede und zwar im Namen der Piratenfraktion und zwar noch viel mehr als jede andere Rede, die da gehalten wird. Also wenn da irgendjemand über Bäume sind Bäume redet, ja gut, dann kann man da irgendeine Position einnehmen, aber gerade so eine grundsätzliche Rede ist doch noch viel mehr oder gerade in der Außenwahrnehmung bildet noch viel mehr die Meinung der Fraktion ab, und was mich stört, wenn ich mir die ganze Rede angucke, ist eben, dass da einige Teile drin sind. Da hätte ich gerne vorher drüber geredet, ob man das so in einer Rede sagt, und zwar im Namen der Fraktion oder auch eben nicht. Und ein großer Teil, der da reinspielt, ist, und das habe ich persönlich mitbekommen, du hast die Rede bekommen, da habe ich vorne beim Grumpy vor der Tür gestanden, du hast die Rede bekommen, hast sie genommen, hast dich umgedreht, bist in Richtung deines Büros gegangen und hast gesagt, ich versuch's einigermaßen korrekt zu zitieren in die Rede, also so, danke für die Rede, ich baue da jetzt noch ein bisschen ideologisches Pfeffer ein. Ich persönlich habe die Piratenpartei mal als die kennengelernt, die eben keine Ideologie haben wollen, sondern die sachliche Politik machen wollen. Da finde ich, wenn du eine fertige Rede hast und dann sagst, jetzt baue ich da noch Ideologie ein, halte ich das halt zumindest für sehr fragwürdig. Danke, Michel. Als Nächsten habe ich die Moni, dann den Dietmar. Und ja, der Michel hat jetzt einiges gesagt, sehe ich auch so. Also ich würde jetzt mal so ein bisschen Fehleranalyse betreiben wollen. Also erstens, mit den 15 auf 40 Minuten war dumm gelaufen. Die Information war allerdings schon am Montag da, weil da die neue Tagesordnung rumgegangen ist. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass man sich diese Tagesordnung vielleicht mal anschaut. Und ich habe es auch noch auf die Mailingliste gesetzt, dass sich die Zeit verändert hat. Also die Information habe ich auf jeden Fall nochmal rausgegeben. Vom Zuhören her muss ich sagen, ich habe so ein bisschen geguckt, wie die anderen reagieren, und ich fand die Rede in Teilen, sage ich mal, langweilig, weil sie war nicht so sachlich und auf die aktuelle Politik in NRW bezogen, sondern du hast viel zitiert, irgendwelche amerikanischen, weiß ich nicht, was das für Leute waren, gerne. Und ich merkte halt zumindest, dass so auch die Konzentration bei den anderen da sehr nachgelassen ist. Denn ich würde gerne den Michel unterstützen, dass ich eigentlich bei den Piraten meine Heimat gefunden habe, weil wir Sachpolitik machen wollten und uns nicht ideologisch da so irgendwie in Richtungen stellen wollten. Und du hast das tatsächlich mehrfach gesagt, dass du das jetzt über ideologisch irgendwie, ne, mit Pfeffer aufbereiten wolltest. Das fand ich auch nicht so toll. Ich finde, es gibt keine wichtige Rede als diese, die für die Fraktion spricht. Also ich ärgere mich über manche Reden und finde mich da nicht wieder, und muss ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist die Rede, wo nach außen getragen wird, was unsere Fraktion will. Und ich würde einfach gerne versuchen, dass wir diese Fehler abstellen, und ich möchte diese Rede vorher hier in der Fraktion sehen. Ich möchte, dass wir uns die gemeinsam angucken und dass wir gemeinsam gucken, ob das tatsächlich das ist, was unsere Fraktion in dieser Plenarsitzung einfach sagen möchte oder nach außen geben möchte. Und ich denke, je mehr wir jetzt halt in diese Arbeit drinstecken, werden wir ja auch sicherlich da eine Routine entwickeln, dass ihr die dementsprechende Zeit habt, und dass wir wirklich versuchen, eine Rede zu halten, die wirklich uns widerspiegelt. Und das hatte ich halt in Teilen das Gefühl bei dieser deiner Rede nicht. Danke, Moni. Ich habe als Nächsten den Dietmar, dann den Olaf und dann den Joachim. Ich kann es relativ kurz fassen, weil das meiste schon von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt wurde. Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Ideologie. Wenn wir innerhalb der Piratenpartei sagen, wir haben auch, oder beziehungsweise unsere Ziele sind die Ideologie oder auch die Inhalte, die wir transportieren wollen, sind ideologisch geprägt, okay, dann mögen Sie in einer solchen auch wirtschaftsorientierten gesellschaftspolitisch orientierten, sozialwissenschaftlich und sozial orientierten Rede enthalten sein, dann ist es die piratige Ideologie. Was ich hier gehört habe, ist alles andere. Es ist eine Ideologie fernab dessen, meines Erachtens, was wir im Grundsatzprogramm und auch im NRW-Programm und auch im Wahlprogramm enthalten haben. Ich hielt die Rede in Bausch und Bogen für zu weitgehend, für deutlich zu weitgehend. In den wesentlichen Kernbereichen wirtschaftlicher, haushalterischer, finanzpolitischer Hinsicht. Und von daher lasse ich es damit erstmal bewenden. Danke, Dietmar. Als nächsten Olaf und dann Joachim. Ja, also ich sehe das etwas anders. Also das, was hier immer die ganze Zeit als Ideologie bezeichnet wird, ich sehe es nicht als Ideologie in der Rede. Komme ich jetzt gleich noch drauf zu. Allerdings der Inhalt hat mir an den Stellen meistens sehr gut gefallen. Vor allem auch wirklich dieser Versuch, ein Widerspruch, sage ich jetzt mal, zu dem, was die FDP normalerweise vertritt, mit Zitaten herzuleiten oder darzustellen von Leuten, die eigentlich aus der FDP, also worauf sich die FDP normalerweise bezieht. Also das finde ich schon mal ein sehr, sehr guter Weg. Diese Sache mit, wir haben keine Ideologie, spätestens das ist eine Ideologie, nämlich die keine haben zu wollen. Das ist immer das Problem, wenn man irgendetwas negativ macht, und da gibt es sehr, sehr viele Stellen, wenn man das negativ macht. Also wenn ich nicht rede, kommuniziere ich auch. Ich kann es einfach nicht und von daher, es ist schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es ideologiefrei geht. Eine Frage ist natürlich die, und da kann man natürlich jetzt auch sehr lange drüber reden, inwieweit die Rede die Meinung oder die Standpunkte der Piratenpartei abbildet. Und ich glaube, da sind wir hier sehr, sehr unterschiedlicher Meinung, inwieweit man das überhaupt beurteilen kann, ob etwas die Meinung abbildet. Also es bildet nicht unbedingt genau die Meinung ab, die wir jetzt als Programme stehen haben. Das ist schon richtig. Allerdings bin ich schon aufgrund dessen, was ich so an Diskussionen mitkriege und auch wie diese Programmpunkte, die es schon gibt in der Richtung, also zum Beispiel die Sache mit der Vermögenssteuer, beziehungsweise ja, mit der Vermögenssteuer, das ist eine Klamotte, da sehe ich es so, dass wir doch in die Richtung gehen, in die Rede gehalten wurde, auch als Piratenpartei. Da es aber dazu nichts gibt, kann ich es sehr gut verstehen, wenn es heißt, wir müssen demnächst hier in der Runde eher darüber reden. Weil ich halte es auch für ein unheimliches Problem, wenn man gerade solche weitreichenden Reden halten müssen, dass wir uns total eng nur ans Programm halten. Weil es kommen auch Fragestellungen auf, die haben wir im Programm nicht beantwortet. Und dann, was ich nicht ganz verstehe, ist diese Kritik, wenn die Umverteilung nicht hilft, dann eine Steuer. Diese Steuer wäre ein Teil dieser Umverteilung. Also es ist immer eine Umverteilung. Es kommt dann darauf an, was ich unter Umverteilung verstehe. Dann müsste man das da sehr, sehr genau auseinandernehmen, weil Umverteilung heißt immer, dass ich irgendwo eine Steuer einnehme und die an einer anderen Stelle ausgebe. Und somit würde das alles zur Umverteilung gehören. Und somit, finde ich, hält die Rede sich doch im großen Rahmen an dem, wie meiner Meinung nach, oder wie ich auch, unsere derzeitigen Aussagen, die wir jetzt in Wahl- und im Parteiprogramm haben, interpretiere. Ja, lass uns an die Rednerliste halten, das ist irgendwie besser. Ich habe jetzt Joachim, Moni und Robert noch auf der Rednerliste. Dietmar, dich auch? Gut, dann Joachim bitte. Und Olli. Olli. Nochmal vielen Dank für eure Kritik. Mir wäre es wirklich, und das sage ich vom Herzen, lieber gewesen, wir hätten diese Diskussion vor der Rede geführt. Über solche Inhalte. Hey, ne? Wohlgemerkt, kein Vorwurf an die Referenten. Es hat sich aus der Situation heraus mit einigen Unglücklichkeiten so ergeben. Trotzdem würde ich gern noch auf einige... Auf einige Trotzdem würde ich gerne noch auf einige Kritikpunkte antworten. Erstens Ideologie und wie ich das Wort verwendet habe und Ideologiefreiheit. Die Monika hat recht. Auch ich habe meine Heimat in der Piratenpartei gefunden, weil man davon ausgehen konnte, dass wir im Laufe der Jahre einen pragmatischen Politikansatz entwickeln. Und dann kam eben dieses Schlagwort von der Ideologiefreiheit, was aber wiederum selber eine Ideologie ist. Von daher löst sich das rein sprachlich in einen wunderbaren Widerspruch auf und das Wölkchen zerplatzt. Mit ideologischem Pfeffer habe ich an der Tat die ordoliberalen Zitate gemeint, die ich gebracht habe, also der FDP-Gurus, um das mal so zu sagen. Auf der anderen Seite, mit dem Spitzensteuersatz, da bin ich sicher übers Ziel hinausgeschossen und ich entschuldige mich in aller Form bei der Fraktion dafür, dass ich diesbezüglich mich an etwas gehalten habe, was ich meine, im Bundesprogramm der Partei und auch in den Landesprogrammen als inneren Widerspruch festgestellt zu haben. Wir haben nämlich als ganz oberen Punkt in allen unseren Programmen das Thema Nachhaltigkeit. Wenn jetzt dem aber kein pragmatisches Modell zugrunde liegt und man muss in einer Rede, in einer solchen Grundsatzrede in irgendeiner Form dazu Stellung beziehen, dann passieren solche Sachen. Ich bitte da einfach um Verständnis. Das mit der Nachhaltigkeit ist abgesegnet. Einige andere Sachen sind nicht abgesegnet gewesen, aber es ergeben sich halt auch Widersprüche aus dem Parteiprogramm heraus. Und das in der Rede auszugleichen ist sehr, sehr schwer. Da kann es halt schon mal passieren, dass man übers Ziel hinausschießt. In dem Zusammenhang nochmal danke für eure Kritik, aber was uns fehlt, ist in der Parteibasis die Arbeit an einem Modell. Wir können nicht auf der einen Seite, wie jetzt verabschiedet in Bochum, von einer mehr oder weniger wirklichen sozialliberalen Politik, von einer sozialen Marktwirtschaft sprechen und an der anderen Stelle die klassischen Wachstumskriterien, die klassischen Kennzahlensystematiken kritisieren in einem zweiten Programmpunkt, den wir verabschiedet haben, der offensichtlich in direktem inhaltlichen Widerspruch steht zum Thema soziale Marktwirtschaft. Und das muss man in einer Rede in irgendeiner Form versuchen, pragmatisch zu fassen. Auf der anderen Seite, und das ist ein ganz persönliches Anliegen von mir, ich habe sicher ein Problem damit, mich da vorne hinzustellen und irgendeine Rede mit irgendwelchen detailverlierten Punkten zu halten. Ich möchte mich ungern zum Obst machen. Von daher setze ich mich lieber selber nochmal an so eine Rede, auch wenn die Zeit noch so knapp ist. Und dabei sind eben so Querschläger passiert. Ich bitte nochmal um Entschuldigung. Danke, Joachim. Ich habe als nächsten Moni, dann Robert, Olli, Dietmar, Matthias und Michelle auf der Liste. Moni? Ja, ich würde, was jetzt gerade passiert, diese Diskussion ungern auf diese inhaltliche Ebene abdriften lassen, weil ich glaube, dafür ist hier jetzt nicht der richtige Ort und die richtige Zeit. Das ist vielleicht etwas für eine Klausurtagung oder so. Also es ging jetzt um die Entstehung dieser Rede und was uns nicht gefallen hat. Aber wenn wir das jetzt vertiefen, dann glaube ich, schaffen wir heute nichts anderes mehr. Und das ist sicherlich eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden. Dann vielleicht irgendwie in einem anderen Rahmen. Insofern würde ich das jetzt auch nicht so in die Länge treten wollen, nur halt, dass wir diesen Organisationsablauf halt dann nochmal kurz drüber reden. Und dann würde ich aber gerne, weil wir noch wichtige Sachen haben, auch zu anderen Tagesordnungspunkten übergehen. Danke, Moni. Ich habe als nächsten den Robert, Olli, Dietmar, Matthias, Michel. Und ich wollte noch einmal zu Olaf eingehen. Also wenn ich Umverteilung genannt habe, klar, ich habe das jetzt nicht nochmal ausgeschmückt, aber ich meine natürlich Umverteilung von den vorhandenen Positionen im Haushalt. Ich habe jetzt nicht eine Umverteilung angesprochen von reich zu arm oder sonstiges. Die war nicht gemeint, sondern diese Umverteilungen sind, die ich erwähnt habe, so zu definieren, dass sie innerhalb des Haushalts fiskalisch betrachtet ablaufen sollen. So, dann haben wir dann nochmal darüber hinaus zur Vermögensteuer eben im Positionspapier in NRW. Jetzt geht es nochmal kurz aufs Inhaltliche, deswegen ist es durchaus okay, wenn wir uns darauf berufen. Jetzt hast du, glaube ich, gerade gesagt, Joachim, wenn ich dich richtig verstanden habe, das liegt so ein bisschen am Zeitmangel, der da war, dass dann halt nicht die Rede vielleicht so in unserem Sinne gelaufen ist. Aber wenn ich mir jetzt die Punkte der Gegenfinanzierung anschaue, da ist ja eine Menge, ich möchte mal vorsichtig sagen, kreative Arbeit drin, denn da stecken ja einige Dinge dabei, die weder dir Robert oder Matthias, die dir ja Zuarbeit auch zur Gegenfinanzierung geliefert haben, vorgeschlagen haben, noch die bei uns im Programm abgedeckt sind. Also das Argument verstehe ich daher nicht. Wenn du sagst, es gab Zeitmangel, hattest du ja offensichtlich doch die Zeit, dir Gedanken zu machen, genau diese Punkte zu fordern, die nicht in unserem Programm abgedeckt sind. Und das verärgert mich halt ein kleines bisschen. Danke, Robert. Als nächsten habe ich Olli, Dietmar und noch zwei. Ja, zunächst mal für die Meinungswaage möchte ich ein +1 an den ersten Teil von Olafs Statement machen. Und noch hinzufügen zu dem Pfeffer an sich. Pfeffer ist ja nicht falsch und Pfeffer brauchen wir auf jeden Fall, denn wenn man eine Rede, das haben wir vor allem auch bei der ersten Haushaltsrede von Joachim gemerkt, wenn eine Rede lange schöne Ausführungen macht, interessiert das ja am Ende keinen. Was wirklich am Ende rumkommt bei so einer Rede, sind ja gerade so Schlagzeilen. Also gerade das, was man Pfeffer nennen könnte, also das, was nachher aufgegriffen wird, sind halt so ein paar pauschalisierte, schöne Sachen, die irgendwie wirken. Und deshalb würde ich, ich weiß nicht, wie man es tun kann. Ich würde gerne vermeiden, dass wir jetzt hier mit so ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen, gerade solche Reden, die ein bisschen Elan und Motivation brauchen, reingehen. Wenn jetzt Joachim bei seiner nächsten Rede derart ich mache jetzt besser nicht sowas in die Richtung mit, ich lasse das lieber weg, lieber so eine flache Rede, die nachher gar keinen mehr interessiert, finde ich das sehr schade. Also ich habe gerne eine Rede mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Elan und wo so ein bisschen auch Persönlichkeit hintersteckt, wo eben nicht alles gleich gemacht wurde, damit es Hauptsache passt, weil sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Dann lieber nachher sagen, das war jetzt aber in dem Fall mal komplett daneben, als nachher überhaupt nichts mehr rüberbringen zu können. Also ich möchte gerne Joachims Mut für zukünftige Reden erhalten. Das ist mir sehr, sehr wichtig und auch dem natürlich für alle hier. Wir müssen ja nicht gleich wie Steinbrück anfangen. Danke, Olli. Ich habe jetzt noch Dietmar, Matthias, Michel und Nico auf der Rednerliste. Dietmar, bitte. Ja, also ganz kurz nochmal zum Ablauf. Ich weiß auch, warum Matthias eben aufgesprungen ist. Es ist nämlich hier der Eindruck entstanden, dass all das, was hier möglicherweise, allerdings hat Joachim es in der Zwischenzeit durch eine Entschuldigung relativiert, in der Rede so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, auch darauf zurückzuführen ist, was Robert und Matthias da produziert hatten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich kenne auch das Konzept, was Robert und Matthias erarbeitet haben, dass von diesem Konzept 50% rausgeflogen ist, stattdessen ungefähr 100% von dem, was rausgeflogen ist, noch von mengenmäßig, also das Doppelte quasi, wieder reingekommen ist. Also die Rede ist insgesamt länger geworden, als sie ursprünglich war. Genau. Und das war eben nicht nur das bisschen ideologischer Pfeffer im Sinne von einem Zitat, in Bezug auf Ordoliberalität. Okay, das mag ja sein, nur das ideologische Pfeffer ergibt sich nicht daraus, Joachim, das weißt du auch ganz genau. Das ideologische Pfeffer liegt an ganz anderen Punkten und nicht an den Punkten, wo du Zitate von irgendjemandem eingebaut hast. Das ideologische Pfeffer liegt in den vielen Zwischenzeilen dazwischen, die, wie Robert auch gerade angesprochen hat, eine gewisse Kreativität dokumentieren und die eben auch eine persönliche Note in diesen, eine persönliche, auch ideologisch geprägte Note in diese Gesamtrede Einfluss gefunden hat. Und das ist in der Tat, so wie Moni sagt, eine Sache, da sollten wir kurzfristig generell drüber reden, ob sowas machbar und möglich ist und in welchem Umfang, das ohne Beschluss wenigstens innerhalb der Fraktion, wenn schon nicht innerhalb des Landesverbands oder gar der Partei, gemacht werden soll. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, wir machen das hier nicht aus Selbstzweck und das ist keine Parteiveranstaltung, sondern es ist eine öffentliche Veranstaltung, eine Plenarrede, in der also die Bevölkerung zuhört und in der auch Fachleute zuhören. Und ich rede jetzt nicht nur von den Kollegen der anderen Parteien, die uns dann bei jeder möglichen Gelegenheit, wenn auch sehr stereotyp, an den Kopf hauen, wir sind die Linken mit Internetanschluss, das will ich jetzt gar nicht so hochhängen. Nur, wir müssen einfach sehen, es geht hier letztendlich hauptsächlich nicht darum, irgendeine manifestative Geschichte im Sinne von irgendwelchen Überlegungen in Wirtschaft, Sozial und sonstiger Hinsicht, politischer Hinsicht zu manifestieren, sondern es geht darum, dass wir hier unsere Parteipolitik beziehungsweise die Politik, die wir in den Programmen haben, die wir festgelegt haben, die wir vor allen Dingen im Wahlprogramm, da habe ich schon oft genug an den Wahlprogramm-Check, Faktencheck erinnert, festgelegt haben. Das haben wir zu transportieren. Alle anderen Sachen sind Dinge für Vorlesungen, für Symposien und Podiumsdiskussionen von mir aus, die jeder dann, wo er auch immer ist, es einfügen kann als persönliche Meinung. Es wurde eben das Interview, ich weiß nicht, ob es im Hamburger Abendblatt oder Welt war, erwähnt, wo eben tatsächlich die Vergesellschaftung von, Klammer auf, natürlichen, Klammer zu, Ressourcen gefordert wird von dir. Und es sind... Wie nein? Nein. Nicht, wird nicht? Nein, ich habe im Interview generell immer das zitiert, was in Island passiert ist. Ich habe nichts gefordert. Dann ist das aus dem Zusammenhang gerissen. Entschuldige bitte, wenn ich das so sagen darf, dann ist es wahrscheinlich aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist oft so, wenn so irgendwelche O-Töne dann genommen werden. Das passt aber letztendlich dann doch in dieses, sage ich mal, ideologisch verbrämte Gebilde dieser Rede mit rein. Also von daher, ich verstehe die Kritik, die Michelle am Anfang aufgemacht hat, sehr gut. Ich teile sie nicht in Gänze, aber wir sollten darüber insgesamt auch, was die grundsätzliche Ausrichtung unserer Fraktion angeht, in solcher Hinsicht einmal in der Klausurtagung alsbald reden. Dankeschön. Danke, Dietmar. Ich habe als Nächsten den Matthias, dann den Michel, den Nico, den Daniel Schwert und den Joachim noch. Matthias, bitte. Zwei organisatorische Dinge, darum soll es ja hier gehen. Die Vorbereitung der letzten Rede oblag mir nicht. Die umfasste ebenfalls den gleichen Zeitraum. Die wurde über 2 Wochen erstellt. Die Rede wurde auch nicht vorgelegt. Da war ich hier in der Fraktionssitzung und habe darum gebeten, dass es per Videostream, also in Ton und Bild dokumentiert. Ich bin einer der größten Verfechter, dass das im Vorfeld vorgelegt wird. Deshalb habe ich den Entwurf auch an unterschiedliche Leute geschickt im Vorfeld, dass also klar war, dieser Vorschlag ist so eingereicht worden. Ich gebe Joachim übrigens recht, er hat die Rede am Montag erhalten. Das ist in der Tat kurzfristig gewesen. An der Stelle muss ich mich auch ganz klar hinter Joachim stellen, dass da noch bis zuletzt dran gearbeitet wurde, glaube ich Joachim voll und ganz. Die Frage ist, wie stark man Vorschläge, die aus der Referentenrunde verändern will und wie viel Arbeitszeit dafür einzuplanen ist. Ich kann hier an der Stelle auch festhalten, dass es einen Fakt gab, der so nochmal bestätigt wurde von dem Referenten, der anders in der Rede aufgekommen ist. Da muss ich mich halt auch fragen, uns Referenten obliegt es in keinster Weise, in irgendeiner Form ideologisch Stellung zu nehmen. Deshalb bekommt ihr von uns Fakten geliefert. Wenn die dann verändert werden oder umgeschrieben werden müssen aus eurer Sicht, dann ist das die Verantwortung des Einzelnen. Wenn dies geschieht, dann übernehme ich hier aber auch in keinem Sinne mehr inhaltliche Verantwortung. Und ich arbeite hier und arbeite für die Leuten zu, die im HFA sitzen und im Bereich Kommunalpolitik. Dazu zählt eben jetzt unter anderem auch die Rede des Haushalts. Und wenn die Meinung da irrelevant ist, dann muss ich sagen... Danke, Matthias. Ich habe jetzt noch Michel und Nico und Daniel und Joachim. Michel, bitte. Ja, die Diskussion zieht sich in die Länge. Und ohne dir an den Karren fahren zu wollen, Dietmar, du hast gerade schlaue Sachen gesagt. Du hast es leider wieder zu lang gemacht und die Aufmerksamkeit der Leute ist ein wenig davongeflogen. Ich sage das aber gerne nochmal, weil das auch ein Punkt ist, den ich teilweise anschneiden wollte. Was uns fehlt, ist, wir haben ein Programm, wir haben eine, wie soll ich das sagen, wir sind als Partei in dieses Haus hier gekommen und wir haben eine Ausrichtung gehabt und wir haben gesagt, wir werden Dinge anders machen. Und wir haben Punkte festgelegt, die wir verändern wollen per Programm und wir haben vor allen Dingen viele Dinge, es geht wirklich ums Machen, also einfach anders sich darstellen, festgelegt vorher. Was mir fehlt bei dem, wie jetzt diese Haushaltsrede gelaufen ist, das wurde gerade schon gesagt, sollte man beim nächsten Mal ändern. Ich finde, das hätte man bei der ersten Rede machen müssen, das hätte bei dieser Rede jetzt sein müssen und bitte, bitte, bitte, es sollte bei der nächsten Rede so sein, ist, dass man A, auf die Fachleute hört. Ich habe aus diesem Gespräch heraus das Gefühl, es kam Input aus dem Bereich Wirtschaft und der wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, vieles gekürzt und wurde weggenommen und stattdessen durch was anderes ersetzt. Meiner Meinung nach, das ist eine Rede zur Wirtschaft, das ist eine Rede zu Finanzen. Dann sollen auch bitte die Inhalte zu Wirtschaft und Finanzen drinbleiben, denn damit wird auch den Leuten vor den Karren gepinkelt, auf gut Deutsch, die sich da richtig viel Arbeit machen und die dann hinterher große Teile ihrer Rede einfach rausgekürzt finden. Das finde ich persönlich ist eine Beleidigung für die Leute, die sich da teilweise sogar mit Überstunden und Ähnlichem hinsetzen und sich die Arbeit machen. Wenn wir dann sagen, und das ist wirklich mein Anliegen, wenn wir dann sagen, wir machen eine Rede, dann bitte, bitte mit den Inhalten, die wir vorher transportiert haben, mit den Inhalten, die wir von unserer Basis haben abstimmen lassen, mit den Inhalten, die wir hier im Kreis der Fraktion abstimmen und nicht einfach sagen, naja, wir haben da uns fehlt ein Modell, wir haben keine Position und deswegen setze ich da jetzt einfach meine ein und das wird schon stimmen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht und das ist auch das, worüber es die meiste Aufregung gibt. Danke, Michel. Ich habe als nächsten Nico, Daniel Schwert und dann Joachim nochmal. Ja, danke. Jetzt wollte ich doch nochmal kurz was zu dem Thema sagen. Dietmar. Also die Situation von Joachim bei diesen Haushaltsreden ist schwierig. Ja? Möchte da auch nicht unbedingt tauschen. Wenn ich ans Mikro gehe, möchte ich gerne meine eigene Rede verfassen, meinen eigenen Standpunkt darstellen und dann ist man auch am besten, am authentischsten. Und Joachim hat aber jetzt hier sozusagen von uns den Auftrag, die Fraktionsmeinung explizit zu transportieren. Das heißt, er muss sich da hinstellen und kann im Zweifel nicht so agieren, wie er selber möchte. Und das ist unschön. Aber gut, das ist die Ausgangsposition und damit ist er konfrontiert und das sollte er machen. Jetzt kann es natürlich nicht sein oder diese Formulierung mehr Pfeffer in die Rede bringen. Ich bin auch ein Freund davon, von scharf formulierten Reden. Also man kann mir ja viel... Ja, okay, wenigstens da sind wir uns einig. Also man kann mir ja viel, viel vorwerfen, aber dass ich da Mängel aufweise, ja eher nicht. Nur darf jetzt diese Intention nicht dazu führen, zu einer Verdrehung, wer Koch-Kellner ist. Also das kann ich als Entschuldigung gelten. Wir haben uns hier in der Anfangsphase zusammengesetzt und überlegt, okay, wer ist für die Politik verantwortlich? Da haben wir entsprechende Ausschüsse besetzt, Mitglieder gewählt. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die Politik von diesen MDLs verantwortet wird und ausgerichtet wird. Wenn uns das nicht passt, was da passiert, dann müssen wir die entsprechenden Zuständigkeiten dann ändern, neu besetzen, neu wählen und entsprechend dann da korrigieren. Das dann innerhalb der Rede sozusagen da zu justieren, finde ich dann den falschen Ort. Dann müssen wir tatsächlich nochmal in der Klausur oder wo auch immer da dann nochmal drüber gehen und da Gedanken machen. Das nur von meiner Seite. Danke, Nico. Ich habe jetzt Daniel Schwert, Joachim und neu auf der Rednerliste noch Dietmar. Möchte das nur so konstatieren, ohne inhaltlich was zu sagen, dass gefühlt ungefähr so 2/3 bis 3/4 der Abgeordneten geistig abgeschaltet haben in dieser Diskussion und dass die sich seit mindestens einer halben Stunde nicht mehr vom Fleck bewegt. Danke, Daniel. Als nächsten habe ich Joachim, dann Dietmar. Dietmar, du hast ein paar sehr kluge Sachen gesagt. Der Michel hat das gerade auch gesagt. Ich will auch nur zwei Sätze dazu loswerden. Einmal sind wir angetreten, um Dinge anders zu machen. Und wir schreiben immer pragmatisch obendrauf und nicht ideologisch. Dann möchte ich definitiv auch mal wissen, das ist ein Thema für eine Klausurtagung, was wir unter pragmatischer und anderer Politik verstehen. Ich finde da nämlich nur Worthülsen. Danke, Joachim. Dietmar habe ich jetzt als Letzten auf der Rednerliste, es sei denn, es möchte noch jemand... Dietmar, bitte. Also wie auch immer diese Diskussion heute nicht zu Ende geführt, ist auch gut so, aber einen Konsens, glaube ich, haben wir hier. Wir können da gerne ein Meinungsbild mal zu einholen. Das Meinungsbild würde dann dahin gehen, wollen wir eine Klausurtagung zu diesen grundsätzlichen politischen Ausrichtungen, ja und nein, und wann wollen wir sie? Dudelumfrage, erster Punkt. Zweiter Punkt, mit dem, was man hier Koch und Kellner, interessanter Vergleich, Nico, nicht? Und danach, was wir gesagt haben, Joachim hatte die Aufgabe, das quasi für die Fraktion zu transportieren. Also wir haben ihn nicht dazu gedrängt, sondern er hat auch ausdrücklich darum gebeten. Das muss man ja mal auch sagen. Ja, also war schon auch sein persönliches Anliegen und Feuer in der Sache und das auch als Fraktionsvorsitzender tun zu wollen, abgesehen von den Usancen, dass eben der Fraktionsvorsitzende in solchen Fällen zunächst mal das Wort ergreift. Möchte ich aber auch noch anführen, nur so ergänzend von dem chronologischen Ablauf, dass in allen anderen Fällen, also bei allen anderen Parteien, auch wenn wir es immer gerne anders machen, die Fraktionsvorsitzenden gesprochen haben, aber auch in dem zweiten Redeslot-Teil die finanzpolitischen Sprecher. Das möchte ich mal ganz klar anmerken. Also das ist eher so in der Vorbereitung offenbar durchgegangen hinsichtlich der Usancen oder es ist in irgendeiner Form nicht kommuniziert gewesen. Das also Durchgang oder nicht kommuniziert gewesen. Ich mache hier niemandem Vorwurf, um Gottes Willen. Bitte? Einmal, also ich habe die Fraktionssitzung... Dann war ich bei dieser Fraktionssitzung nicht zugegen. kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut, ich sage ja, ich mache keinen Vorwurf. Nur das müssen wir einfach nochmal so rein von der Dokumentation einfach nochmal noch im Kopf, Hinterkopf behalten. Koch und Kellner, ich habe meine Rede hier gehalten zur Vermögenssteuer. Da ging es allerdings weniger um die Vermögenssteuer, doch es ging um die Vermögenssteuer und es ging darum, das war glaube ich ein Antrag der FDP, Vermögenssteuer nicht einzuführen. So, irgend sowas war's. Da musste ich für die Fraktion die Position der Piratenpartei beziehungsweise der in dem Falle des Landesverbands NRW gemäß dem auf dem Parteitag im April beschlossenen Positionspapier vermitteln. Ich weiß, ich war damals im Arbeitskreis, wo die Position entwickelt worden ist, beteiligt und war ein Gegner dieser Position, ganz klar. Ich habe auch gegen diese Position gestimmt auf dem Landesparteitag im April, bei dem Wahlprogrammparteitag. Trotzdem habe ich das, und es war mir nicht leicht, diese Position entsprechend und mit dem Pfeffer und dem Feuer, was erforderlich ist, auch im Plenarreden, vertreten. Ja, das ist manchmal so. Das ist nun mal in der Demokratie so. Da müssen wir auch manchmal Positionen vertreten, die vielleicht langweilig sind, die nicht vollständig sind, die nicht vor allen Dingen unsere eigene persönliche Meinung widerspiegeln. Und da, wenn da eine Lücke ist, Gott, wer das nicht bringt, sorry Leute, muss ich sagen, entweder man bringt das oder man redet dann nicht. Muss man auch sagen. Da muss es jemand anderes machen und dann muss man im Vorfeld darüber reden. Also Leute, ich sage immer nur, lasst uns einfach vorher darüber reden. Gut, jetzt ist das Ding gelaufen und ich hoffe, dass wir in der Klausurtagung dann entsprechend für die Zukunft Wege finden. Danke. Gut, ich habe jetzt niemanden mehr auf der Rednerliste stehen. Aus Dietmars Ausführungen habe ich jetzt geschlossen, dass du ein Meinungsbild haben möchtest, dass ein Doodle erstellt wird. Wer möchte sich um dieses... Also du willst keine Extra-Klausurtagung, sondern es reicht dir dann. Vierte, fünfte? Ja, gut. Dann habe ich jetzt niemanden mehr auf der Rednerliste stehen. Dann würde ich jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen wollen. Top 14, öffentliches Vorschlagsverfahren zur Besetzung des WDR-Rundfunksrates, eingebracht von Oliver. Möchtest du dazu sprechen? Zuzüglich zu dem, was da schon steht. Ich habe gestern mit Moni leider intransparent in der Tür zum Raucherhof darüber gesprochen. Es ist natürlich so, ein öffentliches Vorschlagsverfahren, was ich besonders schön fände, auch weil es natürlich eine gewisse Medienöffentlichkeit verursachen könnte. Und es auch sein kann, dass im Vorfeld unseres Vorschlags darüber in den Medien diskutiert wird, weil es eben ein Aufruf zum Mitmachen ist. Und zwar nicht nur für unsere Basis, was ja nun mal nicht öffentlich wäre, sondern für alle. Gibt es natürlich das Problem, es braucht halt ein bisschen Zeit. Und eventuell etwas mehr Zeit, als wir uns einräumen möchten. Deshalb gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das zu machen, und zwar schlicht und einfach eine Ausschreibung zu machen auf unserer Webseite oder überhaupt die Ausschreibung dann weit herumzutragen. Und Leute, die und sei es ein Herr Kalkofe oder ein Helmut Thoma, Leute, die wir gerne in diesem Rundfunkrat hätten, anzusprechen, ob sie nicht anhand unserer Ausschreibung sich bewerben wollen, dass wir sie praktisch vorschlagen. scheint mir eine gute Kompromisslösung zwischen Praktikabilität, vor allem wegen der Zeit, und Anspruch zu sein. Schöner fände ich natürlich die Lösung, es möglichst breit aufzuziehen und möglichst viele Leute daran zu beteiligen. Danke, Oliver. Entschuldigung, ich habe was im Pad ergänzt, deshalb habe ich die Reihenfolge nicht mitgekriegt. Dann Daniel und Lukas. Ja, ich erinnere mich so dunkel, dass wir mal überlegt hatten, ob wir nicht lieber auch andere gesellschaftliche Gruppen da reinbringen wollen. Und dann, da war ja, stand ja mal so im Raum, ob man nicht den CCC zum Beispiel fragt und anspricht diesbezüglich, ob er da jemanden wüsste, der da diese Rolle einnehmen kann. Danke, Daniel. Lukas, bitte. Seht ihr vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, wie wir mit dieser Frage oder dieser Herausforderung vielleicht Liquid Feedback pushen könnten? Weil das wäre mal eine Anregung zur Beteiligung mit richtigen Konsequenzen. Moni, dann Olli. Ich möchte nur bei der Entscheidung, wie wir es machen, darauf hinweisen, dass ihr bitte mit überlegt, welche Ressourcen haben wir. Also wie verbreiten wir das, wie viel Bewerbung können wir hier, ne? Wie viele Bewerber können wir einladen, in welchem Verfahren. Also nicht, dass ich das ablehne, nur so ein bisschen auch im Hintergrund halten, was für einen Berg bauen wir hier auf und wie lässt sich das vom Workflow irgendwie dann auch realisieren. Danke, Moni. Ich hatte jetzt eben aus der Runde gehört, wie der Zeitplan des Ganzen aussieht. Ich sag mal so, es gibt keinen Zeitplan, es gibt keinen Stichtag, an dem wir das jetzt erledigt haben müssen. Also wir haben das jetzt juristisch soweit geklärt, dass ich glaube, dass da jetzt keine Hürden mehr sind. Wir können das also relativ zügig in Angriff nehmen, sollten wir auch. Aber es gibt jetzt keinen Tag, wo man sagt, wenn wir das bis dahin nicht geschafft haben, dann geht das irgendwie verloren oder so. So ist das nicht. Danke, Moni. Frank noch? Ja, bei den Überlegungen wäre sicherlich zu berücksichtigen, also Leute ansprechen oder Vorschläge annehmen ist das eine. Wenn wir eine Ausschreibung machen, wäre da, Entschuldigung, irgendwas ist da mit der Stimme nicht in Ordnung, wäre da ja was zu definieren, was wir uns vorstellen. Ich finde das prinzipiell gar nicht schlecht, obwohl wir auch immer wieder gesagt haben, dass wir uns eigentlich nicht einmischen wollen. Trotzdem glaube ich, dass ein Kandidat der Piraten auch schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen sollte oder dass wir bestimmte Vorstellungen haben. Wir haben die noch nicht formuliert, aber eine Ausschreibung fände ich eigentlich einen ganz guten Weg, damit er schon mal dann ein bisschen ein Bild oder bestimmte Punkte halt berücksichtigt sind, die man überprüfen kann bei den Kandidaten, die sich dann hoffentlich bewerben. Gut, dann wäre jetzt, ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste, für mich wäre jetzt interessant zu sehen, wer möchte möchte sich drum kümmern. Es müsste jetzt, wie Frank sagt, schon Kriterien, also wenn man eine Ausschreibung macht, müsste man harte Kriterien haben, die man Moni, möchtest du zuerst? Ja, der Nico Michaelis, der war schon so nett und hat mal aus diesem letzten Bericht des Rundfunkrates mal rausgeschrieben, genau welche Aufgaben dieser Rundfunkrat eigentlich hat und was da zu tun ist. Also so, dass wir für die Ausschreibung da sicherlich schon mal eine ganz gute Unterlage, Vorlage haben. Gut, dann ist halt die Frage, wer möchte jetzt diese Kriterien für eine Ausschreibung genau festmachen? Wo veröffentlichen wir diese Ausschreibung? Nico? Ja, kann sich da nicht das Medienreferat drum kümmern, Daniel? Ey, keine Zwiegespräche. Okay, dann wiederhole ich das nochmal. Ich hatte angerichtet, ob wir nicht gucken wollen, ob wir eine andere gesellschaftliche Gruppe da reinbringen, zum Beispiel den CCC. Punkt. Ja, das war aber nicht das, was ich gesagt habe. Okay. Okay, gut, aber dann lass uns da irgendeinen Beschluss herbeiführen oder so. Ja, Frank hatte sich noch gemeldet. Glaube ich aber ein bisschen viel. Ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass ich es gut fände, wenn die Leute, die sich hier ein bisschen mit Medien beschäftigen, also sprich die mit Kultur und Medien halt hier ausschussmäßig zu tun haben, sich halt erste Gedanken machen und dass dann natürlich hier Ausschreibungstext oder sowas halt vorstellen und dass wir dann halt gemeinsam darüber befinden. Nachfrage an Daniel, ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass das wäre ja praktisch jetzt ein einzelner Vorschlag, also sich jetzt für CCC zu entscheiden, was ich sehr schwierig fände, weil wir gar nicht wissen, was von da käme oder wir auch Kriterien noch nicht festgelegt haben. Ich fände ganz gut, wenn wir eigentlich über Kriterien mal vorher im Arbeitskreis oder halt bei den Ausschussbeteiligten sprechen oder so. Es geht um fachliche Ausarbeitung, also Inhalt halt. Ne? Für mich stellt sich jetzt hier für die Fraktion nicht so klar, wie jetzt die Handlungsoptionen genau sein sollen. Möchtet ihr mit mehreren MDLs da erst drüber sprechen? Sollen wir einen Arbeitskreis mit der Partei bilden? Das habe ich aus der Diskussion nicht rausgekriegt. Nico, Olli. Also da scheint es ja doch noch Klärungs-, Abstimmungs-, Diskussionsbedarf, whatever, zu geben. Vielleicht können wir, also es sieht ja nach Vertagung, Verschiebung der Problematik im Moment noch aus, dann soll doch bitte das Medienreferat oder Kultur die zwei Alternativen nochmal ausarbeiten, auf Praktikabilität prüfen, ob Ausschreibungsverfahren geht, ob gesellschaftlich relevante Gruppe geht und wie. Weil wir müssten dann, nachdem wir das dann die Argumente abgewogen haben, entscheiden, gehen wir den einen Weg mit der Ausschreibung, was öffentlichkeitswirksam natürlich sehr schön ist und dann auch den Einfluss der Fraktion insofern noch sicherstellen würde, oder den Weg von Daniel, der das vielleicht nicht ganz so beinhaltet, diese Medienwirksamkeit, aber natürlich dem Ziel, die Politik rauszunehmen, eher fördert, weil wir dann die letzte Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr haben, was Frank dann kritisieren mag. Aber das ist ja genau eigentlich das, habe ich jetzt gerade so verstanden, dass wir dann halt nicht mehr die letzte Entscheidungsmöglichkeit haben, aber das natürlich in die Richtung geht, dass die Politik bei dieser Entscheidung sich eher zurückhält und Einfluss verliert, wer letztendlich genau Rundfunkrat wird und in dieses Gremium kommt. Aber da sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen und diese Entscheidung noch etwas besser vorbereiten. Dafür würde ich plädieren. Ich habe noch Olli, Dietmar und Frank. Ja, CCC ist mir erstmal eingefallen, okay, gut, das ist aber auch eine Lobbygruppe, und wie also eine FDP eine IHK benennen würde oder RWE für irgendwas oder irgendeinen Verband benennen wir halt CCC, fand ich erstmal so auch nicht toll. Also gerade eben nicht gut. Allerdings hat mich Nico da, Nico hat eben zwei Möglichkeiten genannt. Einmal halt eine Gruppe vorzuschlagen, die jemand vorschlagen soll, oder halt die Ausschreibung. Die dritte Möglichkeit war mein ursprünglicher Vorschlag übrigens, das Verfahren ganz öffentlich zu machen und auch öffentlich zu entscheiden. Ein Kompromiss könnte noch sein, und möchte ich jetzt einfach als viertes mit dazu bringen, tut mir leid. Ein Kompromiss könnte noch sein, eine Ausschreibung zu machen, ganz im klassischen Sinne, aber wir entscheiden nicht selbst. Wir laden die Leute auch nicht selbst ein und gucken uns die an, sparen uns auch ein bisschen Zeit, sondern wir haben ein Gremium, das müssen wir dann natürlich aussuchen. Wir stellen eine Jury sozusagen zusammen, die das entscheidet. Dann hat man nicht das Problem dieser ganz öffentlichen Verfahrens, was sehr viel Aufwand bedeutet natürlich, wo also jeder entscheiden kann. Wir haben aber auch nicht das Problem, dass die Fraktion entscheidet. Also man könnte eine Gruppe zusammenstellen, von mir aus auch mit Vertretern des CCC, die halt dann wiederum die Leute beurteilen. Herr Kommissionsermittlung des Rundfunkrats. Ein Rundfunkrat-Besetzungsrat. Danke, Oliver. Ich habe als nächsten Dietmar, dann Frank. Guten Tag, liebe Abgeordnete. Guten Tag, liebe Mitglieder dieses Landtags, die ihr gewählt worden seid, hier Verantwortung zu übernehmen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich kann dem Vorschlag, hier die Entscheidung in andere Hände zu geben, nicht folgen. Ich möchte darüber entscheiden, ob diejenige Person, die dann in den Rundfunkrat geht, auch tatsächlich diese unpolitische, die wir es wollen, objektive Position einnehmen kann. Und ich möchte es nicht in die Hände Dritter geben, dass die darüber befinden. Erstens sehe ich es so, dass wir uns dann vor Verantwortung und Entscheidung drücken. Und das unter dem Deckmäntelchen, ja, wir wollen ja die Politik raushalten. Ich denke schon, wir sind dazu berufen, über diese Frage zu entscheiden. Und wir haben uns bereits entschieden, indem wir gesagt haben, wir schicken keinen von uns selbst hin. Aber wir möchten doch bitte schön darüber befinden und die Verantwortung tragen wir, die wir hier auch den Eid geleistet haben in diesem Landtag, dass da eine Besetzung stattfindet, die dann dem entspricht, was unseren Vorstellungen entspricht. Also bitte, Leute, das möchte ich also ehrlich gesagt, könnte ich mich ehrlich gesagt nicht anschließen, dass wir die Entscheidungsmöglichkeit in die Hände Dritter geben, auch nicht die eines Gremiums. Auch da ist es ja nur dann wiederum eine Verlängerung der Entscheidungsverlagerung, dass man sagt, ja, dann suchen wir uns halt die Leute aus, die darüber entscheiden, und dann haben wir die ja auch wiederum ausgesucht. Also das ist Kuckelores, sage ich jetzt mal. Danke, Dietmar. Frank habe ich als nächstes noch auf der Liste. Ja, also wir werden entscheiden müssen, ob wir jetzt uns für die Person entscheiden, ob wir über das Gremium eine Entscheidung treffen oder ob wir uns dazu entscheiden, das ganz abzugeben. Also nur zur Richtigstellung ganz kurz, Daniel, also den Gedanken, den Sitz ohne über die Person Bescheid zu wissen, an eine andere gesellschaftlich relevante Gruppe weiterzugeben, finde ich auch durchaus nachdenkenswert. Im Rundfunkrat sollen ja gesellschaftlich relevante Gruppen repräsentiert sein. Aber um all das einfach vorzubereiten und dann halt hier in der Größenrunde zur Entscheidung vorzulegen, in mehreren Varianten, da war eigentlich der Gedanke, dass man sich mit den Kultur- und Medienmenschen hier mal zusammensetzt. Damit bin ich fertig, danke. Wenn wir das so machen können, wäre das super. Danke, Frank. Der Michel möchte noch mit vollem Mund fragen. Warum müssen wir sowas in der Fraktionssitzung besprechen? Warum ist das nicht im Arbeitskreis Mediengedöns vorbesprochen worden? Und zumindest schon mal hier so ein paar Vorschläge. Warum werden da keine Vorschläge vorgelegt? Also das finde ich jetzt gerade auch ein bisschen komisch. Bitte? Frank möchte ja gerade antworten. Der Brief ist gestern eingegangen, dass wir da tätig werden können. Und mein Vorschlag war eigentlich genau das, was du gerade moniert hast, dass wir das jetzt tun. Dann machen wir das. Ne? Genau. Mein Vorschlag war das, was wir jetzt tun. Mein Vorschlag war das, was du gerade moniert hast, was du gerade gefordert hast. Habe ich gerade gesagt, das sollen wir jetzt machen, das machen wir jetzt. Und danach fingst du an und forderst das. So schnell können wir nicht. Unterstütze dich. Zeitreisen. Okay, gibt es Gegenrede zu der vorgeschlagenen Vorgehensweise? Moni. Nur noch mal anmerken, dass ich mich jetzt trotzdem nach einer Frist erkundige, weil im Moment ist diese Situation, dass es eine Nachwahl ist. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie lange wir das jetzt hier, ob es da irgendwie tatsächlich nicht doch einen Punkt gibt, wo man das nicht mehr als Nachwahlsituation bezeichnen kann. Also ich würde da jetzt, nachdem ich so mitkriege, dass das alles sich doch sehr hinzieht. Also ich hatte gehofft, wir kriegten das dann bis Februar. Ich bin auch noch nicht sicher, ob das im Plenar gewählt wird oder ob wir den einfach dort abordnen. Bin ich mit dem Gerhard noch zugange. Aber unter Umständen wird es halt auch wie bei der SPD durch die Plenarsitzung einfach gewählt. Und dann wäre so meine Vorstellung gewesen, dass wir das halt im Februar, Mitte, Ende Februar hätten mit abstimmen lassen können. Gut. Frank? Kann ich nur ergänzen, es wird im Plenarsaal gewählt, auch also rein formal wird das da gemacht. Okay, gut, lass mal das. Aber eine Vorgabe wäre, dass wir in zwei Wochen die Gedanken uns gemacht haben, Daniel, Michel, wer auch immer da mitmachen möchte. Hallo? Ich will das ja gerade eben nicht machen. Ich will das, was okay. Ich in den Arbeitskreis geht, dass ich das nicht machen muss. Gut. Daniel? So 2 Wochen oder sowas. Ja. Okay. Nico ist da ja eh schon im Thema. Gut, kommen wir zum. Gibt es noch Gesprächsbedarf zu dem Programmpunkt, Tagesordnungspunkt? Sehe ich jetzt nicht. Dann wird uns der Arbeitskreis berichten. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Zeile 327, Tagesordnungspunkt 15, Beteiligung der Parteibasis bezüglich der Festlegung unserer Schwerpunkte und vor allem der Enquete. Oliver. Ja, wir müssen uns überlegen, wie wir die ich habe jetzt leider noch keinen Antrag drin, wie wir die Parteibasis mit einbinden. Ich möchte aber uns darauf sensibilisieren, dass wir das kurzfristig tun. Natürlich sind unsere eigenen gewählten Schwerpunkte, wo wir uns ja bestimmt auch nochmal so zusammensetzen, müssen wir auch selber natürlich wissen, wie wir die Ressourcen haben und was unsere Motivation ist, hier persönlich auch. Aber gerade bei der Enquete-Kommission, finde ich, sollten wir ähnlich, wie ich das beim Rundfunkrat vorgeschlagen habe, aber halt auf die Basis bezogen, möglichst breit alle einbinden, denn wir haben ja nur einen Schuss frei. Also wir können ja nur eine machen. Und das betrifft ja den ganzen Landesverband. Das heißt, es ist etwas, womit sich der Landesverband im Grunde, auch wenn wir hier Fraktion sind und Partei ist getrennt, aber trotzdem, es wird darauf zurückführen, dass wir der Landesverband sich 5 Jahre lang damit beschäftigt, was für eine Enquete wir vorschlagen. Also müssten wir auch dort eigentlich zumindest eine Arbeitsgruppe bilden, wer weiß, die vorbereitet, dass wir dort alle mit beteiligen. Ich habe die Tatsache, dass es diese Enquete-Kommissionen gibt und sowas jetzt auch auf Stammtischen immer mal wieder erwähnt, damit die Leute da draußen das irgendwie überhaupt wissen und auf dem Plan haben, dass wir hier sowas haben. Und ich glaube, die sind auch alle sehr interessiert daran und gespannt, was wir dort tun werden. Danke, Olli. Weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Ich sehe jetzt aber auch nicht so recht einen Antrag, sondern es ist eher eine Diskussionsgrundlage. Das Doofe ist, wenn keiner diskutieren will, ist die Diskussion sehr einseitig. Wir können auch gerne direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Wird den Olli nicht glücklich machen, glaube ich. Dann mache ich jetzt einfach mal einen Vorschlag. Und zwar mache ich das als Meinungsbild, dann brauche ich jetzt den Antrag nicht aufschreiben. wäre eine Sache, dass wir möglichst breit die Basis mit einbinden, als Meinungsbild, wer findet das gut, dort die Basis mit einzubinden, wer ist dafür ja? Gut. Also ich glaube, gut, das ist ja schön, wenn das Tenor ist, aber bei anderen Sachen binden wir sie nicht mit ein. Insofern ist das doch, doch Gegenstimmen. Kein Meinungsbild, keine Gegenstimmen. Und dann, wer die zweite Sache ist, wer würde gerne da vielleicht. Trifft man sich mal so, praktisch Arbeitskreis sozusagen, vorbereiten, dass eine Beteiligungsverfahren vorbereiten wollen. So, da ich das vorgeschlagen habe, melde ich mich da auch. Oder? Was? Okay, dann sind doch noch Fragen offen. Bezüglich Enquete oder ansonsten haben wir, wenn es allgemein darum geht, welche Schwerpunkte und wie binden wir Basis ein, haben wir, glaube ich, als allererstes drüber gesprochen. Jetzt haben wir den Tag der politischen Arbeit. Da bringen wir die Sache mit ein, ansonsten die Einbindung mit Arbeitskreisen. Also es ist jetzt für mich nicht irgendwie was Neues. Oder geht es jetzt nur um die Enquete und die Einbindung der Arbeit? Na gut, also Arbeitskreise einbinden ist natürlich immer sowas, was auch nicht unbedingt immer alle erreicht. Ne? Okay. Ich bringe das demnächst nochmal als konkrete Anträge ein. Ich glaube einfach, dass von dem folgenden Tag der politischen Arbeit und auch der Klausurtagung vielleicht so ein bisschen was davon erschlagen wird, was du jetzt hier einzubringen versuchst. So könnte ich das eventuell interpretieren. So die Meinung des Schweigens. Ja. Habe ich das ungefähr? Ich kriege auch keine Rückmeldung, Olli, tut mir leid. Gut, anscheinend besteht aber an der Stelle jetzt der Diskussionsbedarf nicht. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Gleich ist auch Schluss, aber wir machen so lange, bis die Uhr um ist. Zeile 340, Tagesordnungspunkt 17. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss BLB. Wer möchte? Olli wieder? Soll ich das in den Müll bringen? Sollen wir nicht mehr machen? Müll? Ja. Achso, 16 habe ich übersehen, das tut mir leid. Dann 334, Tagesordnungspunkt 16. Politische Themen zur Überweisung in einen Arbeitskreis. Olli. Ich bin nicht in diesem Arbeitskreis, der dafür verantwortlich ist. Deshalb möchte ich kurz, was an mich herangetragen wurde, an Themen weitergeben. Und zwar Agenda 2020, ist das bei euch auf dem Schirm? Die Stellungnahme des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sich dazu zu äußern. Und haben wir noch was in der Pipeline zum Thema West-LB-Rettung? Wurde mir mehrfach herangetragen, ob wir denn da immer noch was tun oder ob wir da immer mal wieder einen Antrag stellen oder sonst was, was bezüglich der West-LB betrifft. Konnte ich leider beides ja nicht viel zu sagen. Gut. Wortmeldung dazu, Moni? Ja, ist vielleicht auch so ein Thema, was man hier nicht besprechen muss, weil eigentlich, glaube ich, bekannt ist, wer für diese Themen zuständig ist. Das ist der Kommunalausschuss und der Haushalt- und Finanzausschuss. Also die anderen werden da sowieso recht wenig zu sagen können. Insofern die Bitte, ne, sich direkt an die Leute wenden, die da irgendwie mit beschäftigt sind. Gut, Dankeschön. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Der Eingabe von Daniel folgend würde ich jetzt fragen, ob wir die nächsten Tagesordnungspunkte dann bei der nächsten Fraktionssitzung besprechen sollen. Ist noch einer da? Ja, müssen wir wohl. Ich meine, welche Alternative? Alternative ist, dass wir sie hinten runterkippen. Ja, da ist aber was los. Wir stellen jeder den Neuen. Nein, also gehe ich dann davon aus, dass der Björn diese jetzt noch vorhandenen Tagesordnungspunkte dieser Fraktionssitzung auf die nächste Fraktionssitzung kippt, und zwar hinter die Tagesordnungspunkte, die da jetzt schon drauf sind. Und dass die nächsten 9 Tagesordnungspunkte dann hinter die einsortiert werden, die jetzt noch zu besprechen sind. Gut, alles klar. Also es kommt auf die nächste Tagesordnung. Punkt. Tut mir leid, aber dann müssten wir vielleicht von der Fraktion jemanden da... Ja. Proxy? Nee, jemanden, der das Protokoll schreibt. Aber ich habe halt keinen anderen Ansprechpartner. Ich kann auch halt sagen, machen wir nicht. Mir wurscht. Gut, also dann Ende der Fraktionssitzung für heute. Nächste Fraktionssitzung ist dann am 15. wieder um 10 Uhr pünktlich, wie immer. Ich freue mich. Kleinen Moment bitte noch. Da ist noch Haushalt. Wir haben noch 2 Sachen, fällt mir dabei aus, Entschuldigung. Danewort einmal und Moni noch einmal. Ja, es geht nur darum, dass Stefan ja erkrankt ist, wie ihr alle wisst, und deshalb am Freitag in seinem Ausschuss nicht teilnehmen kann. Eigentlich bin ich sein Vertreter. Ich habe bloß am Freitag auch eine Veranstaltung, die wir inhaltlich haben. Es geht nicht um Kommunalpolitik, okay. Es geht um Europa und eine Welt. Oh. Und dass ich also da eine Veranstaltung in Soest habe, die mir inhaltlich sehr am Herzen liegt, wo ich gerne hinfahren würde, das aber dann nicht kann, wenn ich hier im Ausschuss natürlich sitze. Deshalb ist die Frage, kann irgendjemand anders am Freitag um 10.30 Uhr hier im Ausschuss Europa und eine Welt den Stefan vertreten? Es soll am Mittwoch auch noch eine Vorbereitung stattfinden, dass man da nicht völlig blank sitzt. Das müssten wir dann anscheinend nochmal über die Mailingliste hauen. Habe ich schon. Wir sind der zweite Vertreter. Nee. Nico ist dann alleine da, das geht nicht. Der muss ein zweiter hin. Achso, ja. Genau. Also, Das ist schon richtig so. Es geht nicht anders. Einer von euch oder ich. Ich bin schon in Kommunal. Hey. Kann man sich jetzt streiten, was schlimmer ist? Habe ich doch gar nicht gesagt. Die Bewertung überlässt sich dir. 10.30 Uhr. Aber ich glaube, die Vorbereitung könntet ihr relativ zügig machen. Gut. Übrigens, fürs Protokoll, wir hatten einen Vertagungsbeschluss in der vorletzten Sitzung vor Weihnachten bezüglich der Besetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Es wurde vertagt auf den 8.1. Wer auch immer die Tagesordnung gemacht hat, ich meine, ich habe den Tagesordnungspunkt, nett wie ich bin, chronologisch eingefügt. Wer auch immer dann darüber beschlossen hat, wie die Tagesordnung laufen hat, hat diesen Beschluss schlicht und ergreifend übersehen. Weil zwischen dem, was aus der letzten Sitzung übrig geblieben ist, also beispielsweise Birgits Antrag und noch irgendwas anderes war es, Mikrofon. Naja, ist auch Oliver. Aber die Sachen sind neu reingekommen. Doch, doch. Das mit Oliver, da hat er heute sicher. Nein, ich habe immer drunter geschrieben. Drunter, ja. Aber ich habe immer drunter geschrieben. Aber es geht darum, Leute, dass der Tagesordnungspunkt schlicht und ergreifend in jedem Fall hätte vorgezogen werden müssen. Und zwar vor das, hinter das, was Birgits Antrag betraf und noch einer noch danach. Ne? Das habe ich reingeschrieben ins Pad. Ja, da war er noch nicht da, als die Tagesordnung beschlossen worden ist. Dietmar ist ja ein bisschen später gekommen. Nee, ist kein schlechtes Argument. Ich hatte es ja sogar da reingeschrieben. Ich hatte es reingeschrieben und hatte auch noch eine E-Mail geschrieben. Oh gut. Gut, ich war am Anfang der Sitzung leider nicht da. Das nächste Mal berücksichtigen. Moni hat noch eine... Nächstes Mal. Okay. Dann nächste Fraktionssitzung am 15.01. Ich freue mich. So, mit Essen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.